Meine Mutter besaß ein seltenes Zeichentalent, wie in der Familie erzählt wurde. Ach, wie schön zeichnete sie, seufzte man tief. Dann folgte ein langes, trübes Schweigen. Tatsächlich war der Unterricht im Zeichnen in Grenoble vor der Revolution, die in diesen zurückgebliebenen Gegenden alles veränderte, ebenso lächerlich wie der lateinische. Zeichnen hieß mit einem Rötelstift schöne, gleichlaufende Striche ziehen, wie auf einem Kupferstich. Auf die Umrisse gab man wenig Acht. Oft fand ich große Köpfe in Rötelzeichnungen, die von meiner Mutter stammten. Mein Großvater benutzte diesen allmächtigen Vorgang und trotz Seraphis Einspruch bekam ich Zeichenunterricht bei Herrn Leroy. Das war ein großer Gewinn. Da Leroy im Tessierschen Hause vor dem großen Portal des Jakobinerklosters wohnte, ließ man mich nach und nach allein zu ihm hingehen und vor allem heimkehren. Ich begriff, dass ich bei schnellem Gehen, denn man zählte die Minuten und Seraphis Fenster ging just auf die Place Grenette, einen Umweg über die Place des Halles machen konnte. Ich sollte Leroys Haus um 3:30 oder 4:00, eins von beiden, verlassen und musste 5 Minuten darauf zurück sein. Leroy, oder vielmehr seine Frau, ein Teufelsweib von 35 Jahren, sehr pikant und mit schönen Augen, war besonders beauftragt, wahrscheinlich unter der Androhung, einen gut zahlenden Schüler zu verlieren, mich erst um 3:15, 4:00 fortzulassen. Beim Hinweg aber hielt ich mich oft eine ganze Viertelstunde auf und blickte durch das Treppenfenster, ohne ein anderes Vergnügen als mich frei zu fühlen. In diesen seltenen Augenblicken berechnete ich nicht etwa die Maßnahmen meiner Tyrannen, sondern meine Fantasie verlor sich ins Blaue. Die Hauptsache wurde für mich bald zu erraten, ob Seraphie um 3:15, wo ich zurück sein musste, im Hause war. Meine gute Freundin, die Magd Marion, war mir sehr behilflich. Eines Tages sagte sie zu mir, Seraphie ginge nach dem Café um 3:00 zu ihrer guten Freundin, der Betschwester Frau Vignon. Und so wagte ich mich in den Stadtpark, wo sich eine Menge Gassenjungen herumtrieben. Ich wurde ertappt. Irgendein Freund oder Schützling Seraphis verriet mich. Und am Abend gab es eine große Szene in Gegenwart der Großeltern. Ich log, wie begreiflich, als Seraphie mich fragte, bist du im Stadtpark gewesen? Darauf schalt mich mein Großvater mild und höflich, aber bestimmt, wegen meiner Lüge. Ich fühlte deutlich, was ich nicht ausdrücken konnte. Ist die Lüge nicht die einzige Zuflucht der Sklaven? Fortan musste ein alter Diener, der Nachfolger Lamberts, der die Befehle meiner Verwandten gewissenhaft ausführte, mich zu Leroy begleiten. Frei war ich nur an den Tagen, wo er nach Saint-Vincent ging, um Obst zu holen. Dieser Freiheitsschimmer machte mich rasend. Warum das alles, fragte ich mich. Welcher Junge in meinem Alter geht nicht allein? Mehrmals ging ich in den Stadtgarten. Wurde ich ertappt, so bekam ich Schelte, aber ich sagte nichts. Man drohte mir, den Unterricht einzustellen. Ich setzte meine Gänge fort. Mein Vater begann sich damals in die Landwirtschaft zu verlieben und ging oft nach Claix. Ich glaubte zu bemerken, dass Seraphie in seiner Abwesenheit Angst vor mir bekam. Meine Großtante Elisabeth, die aus spanischem Stolz keine rechtmäßige Autorität hatte, blieb neutral. Mein Großvater verabscheute bei seinem sanften Wesen alles Geschrei. Nur Marion und meine Schwester Pauline waren ganz auf meiner Seite. Ein freundliches Wort der Frau Colomb ließ mich damals in mich gehen, woraus ich schließe, dass man mit etwas Sanftmut alles aus mir hätte machen können. Wahrscheinlich einen platten, verschlagenen Dauphineser. Ich bot Seraphie nach wie vor trotz und hatte furchtbare Wutanfälle. »Du gehst nicht mehr zu Herrn Leroy«, gebot sie. Bei scharfem Nachdenken kommt es mir vor, als ob Seraphie den Sieg davon trug und als ob der Unterricht eine Weile aufhörte. Die Schreckenszeit war in Grenoble so mild, dass mein Vater bisweilen in seinem Hause wohnte. Dort sehe ich Herrn Leroy, wie er mir an dem großen Schreibtisch in meines Vaters Zimmer seine Stunden gab und mir nachher sagte, »Sagen Sie Ihrem lieben Vater, ich kann nicht mehr für 35 oder 40 Franken im Monat kommen.« Das hing mit dem Kurssturz der Assignate zusammen. Die Zeichnungen des Herrn Leroy waren mir das Gleichgültigste bei der Sache. Er ließ mich Augen von vorn und in der Seitenansicht und Ohren in Rötel zeichnen, nach Musterblättern, die in der Art von Bleistiftzeichnungen gestochen waren. Er war ein sehr höflicher Pariser, nüchtern und schwächlich und durch ein höchst ausschweifendes Leben früh gealtert. Das war wenigstens mein Eindruck. Aber wie konnte ich die Bezeichnung höchst ausschweifend rechtfertigen? Jedenfalls war er höflich und gebildet, wie man es in Paris ist. So fand ich ihn denn äußerst höflich, denn ich war an das kalte, missvergnügte, durchaus ungebildete Wesen der schlauen Dauphinese gewöhnt. Eines Abends spät, als es kalt war, hatte ich die Frechheit auszukneifen, um meine Großtante Elisabeth bei Frau Colombe abzuholen. Ich wagte mich in den Jakobinerclub, der seine Sitzungen in der Kirche Saint-André abhielt. Mein Geist war voll von den Helden des alten Rom. Ich sah mich im Geiste schon als Camillus oder Cincinnatus oder als beide zugleich. Gott weiß, welcher Strafe ich mich aussetze, sagte ich bei mir. Wenn ein Spion Seraphis, das war damals meine fixe Idee, mich hier bemerkt. Man bat ums Wort und sprach ziemlich regellos durcheinander. Mein Großvater pflegte sich über die Sprechweise der Jakobiner lustig zu machen. Ich fand sofort, dass er recht hatte. Der Eindruck war ungünstig. Ich fand diese Leute, die ich gern geliebt hätte, scheußlich gewöhnlich. Die enge, hohe Kirche war sehr schlecht erleuchtet. Ich fand dort viel Weiber aus dem niedrigsten Volke. Kurz, ich war damals wie heute. Ich liebe das Volk und hasse die Bedrücker, aber es wäre für mich eine stete Qual, mit dem Volke zu leben. Ich will einen Augenblick wie Cabanis sprechen. Ich habe eine viel zu zarte Haut, eine Frauenhaut. Später hatte ich stets Schwielen, wenn ich eine Stunde lang meinen Säbel gehalten hatte. Ich stoße mir bei jeder Gelegenheit die Finger wund, die sehr schön geformt sind. Kurz, ich stecke in einer Frauenhaut. Daher kommt vielleicht mein unüberwindlicher Abscheu vor allem, was schmutzig, feucht oder schwärzlich aussieht. Dergleichen war bei den Jakobinern in Saint-André vielfach zu finden. Als ich eine Stunde später zu Frau Colombe kam, blickte meine spanische Großtante mich fast streng an. Beim Heimweg sagte sie zu mir, »Wenn du derart auskneifst, wird dein Vater es merken. Nur wenn Seraphie mich verpetzt, hör mich an. Ich mag mit deinem Vater nicht über dich reden. Ich nehme dich nicht mehr zu Frau Colombe mit.« Diese schlichten Worte rührten mich tief. Die Hässlichkeit der Jakobiner hatte mich abgestoßen. Ich war an den nächsten Tagen nachdenklich. Mein Idol war erschüttert. Hätte mein Großvater meine Empfindung erraten, hätte ich ihm alles gesagt. Als wir zusammen die Blumen auf seiner Terrasse begossen, so hätte er mir die Jakobiner für immer lächerlich gemacht und mich wieder zur Aristokratie bekehrt. Statt die Jakobiner zu vergöttern, hätte meine Fantasie sich den Schmutz ihres Saales in Saint-André immer vorgestellt und ihn übertrieben. Damals erfasste ich intuitiv die Kunst. Mit den Sinnen, würde ein Prediger sagen. In Le Roy's Atelier hing eine große, schöne Landschaft. Am Fuße eines steilen, bewaldeten Berges floss ein nicht tiefer, aber breiter und klarer Bach, von links nach rechts am Fuße der letzten Bäume. Dort badeten vergnügt drei, fast oder ganz nackte Frauen. Es war fast die einzige helle Stelle auf dem Bilde. Diese herrlich grüne Landschaft wurde für mich zum Ideal des Glückes. Es war ein Gemisch zarter Gefühle und sanfter Wollust, wer mit so reizenden Frauen baden durfte. Später, im Jahre 1805 in Marseille, hatte ich die köstliche Freude, meine herrlich gewachsene Geliebte in der Yvonne unter hohen Bäumen baden zu sehen. Es war in der Bastide der Frau Roy. Da entsann ich mich lebhaft der Landschaft Le Roy's, die für mich 4 bis 5 Jahre lang das Ideal wollüstigen Glückes bedeutete. Ich hätte wie ein alberner Romanheld ausrufen können, das ist ja mein Ideal. Das alles hat, wie man wohl einsieht, mit dem Wert der Landschaft nichts zu tun. Wahrscheinlich war es nur ein Gericht Spinat ohne Luftperspektive. Später wurde für mich der nichtige Vertrag einer Oper von Gavot zum Anfang der Leidenschaft für die Musik, die zu Cimarosas heimlicher Ehe und zum Don Juan führte. Ich arbeitete an einem Tischchen am zweiten Fenster des großen italienisch eingerichteten Salons und übersetzte mit Vergnügen Virgil oder Ovids Metamorphosen. Als das dumpfe Murren einer riesigen Menge auf der Place Grenette mir ankündigte, dass zwei Priester guillotiniert waren. Es war das einzige Blut, das in der Schreckenszeit in Grenoble floss. Ich komme nun zu einer meiner großen Sünden. Meine Leser von 1880, die der damaligen Parteiwut fernstehen, werden es mir übel nehmen, wenn ich ihnen gestehe, dass diese Hinrichtung, die meinen Großvater vor Schrecken erstarren ließ, die Seraphie mit Wut erfüllte und das hochmütige spanische Schweigen meiner Großtante Elisabeth verdoppelte, mir Vergnügen machte. Da steht das Wort. Mehr noch. Auch im Jahre 1835 liebe ich die Männer von 1794 noch. Mein Beichtvater Dumollard, einäugig, sonst aber recht gut aussehend und seit 1815 ein wütender Jesuit, zeigte mir mit Gebärden, die mir lächerlich vorkamen, lateinische Gebete oder Verse hingerichteter Priester, die er mir durchaus als Brigadegenerale hinstellen wollte. Ich antwortete ihm stolz: Mein guter Großvater hat mir gesagt, vor 20 Jahren wären auf demselben Platz zwei protestantische Geistliche gehängt worden. Das ist was ganz anderes. Das Parlament hat die beiden Ersteren wegen ihrer Religion verurteilt, das bürgerliche Kriminalgericht hat die anderen als Verräter verurteilt. Das war wenigstens der Sinn meiner Worte. Aber ich wusste noch nicht, wie gefährlich es ist, mit Tyrannen zu disputieren. Musste man in meinen Blicken doch lesen, dass ich wenig Mitgefühl mit zwei Vaterlandsverrätern hatte. Es gab damals und gibt auch heute noch für mich kein Verbrechen, das dem gleich gäbe. Ich wurde furchtbar ausgezankt. Mein Vater geriet in die höchste Wut, deren ich mich entsinne. Seraphie triumphierte. Meine Großtante Elisabeth nahm mich unter vier Augen vor. Zum Glück trat mein Großvater meinen Feinden nicht bei. Insbesondere war er ganz meiner Ansicht, dass der Tod der beiden protestantischen Geistlichen auch zu verurteilen war. Wie engherzig, unter Ludwig XV. War das Vaterland nicht in Gefahr. Hätte mein Großvater, der schon in dem Fall Gardon gegen mich gewesen war, auch jetzt gegen mich Partei genommen, so war es mit der Liebe zu ihm aus. Unsere Gespräche über schöne Literatur, über Horaz, Voltaire, das 15. Kapitel des Belisar, die schönen Stellen im Telemach und Sethos, die meinen Geist gebildet haben, alles hätte ein Ende gehabt. Und ich wäre in der ganzen Zeit, von dem Tode der beiden unglücklichen Priester bis zu meiner ausschließlichen Leidenschaft für die Mathematik im Frühjahr 1797, noch viel unglücklicher gewesen. Die Winternachmittage verbrachten wir mit den Beinen in der Sonne im Zimmer meiner Großtante Elisabeth, das auf die Grenette ging. Über oder richtiger neben der Kirche Saint-Louis ragte die eckige Linie der Berge bei Villard-du-Lans. Dort schwärmte meine Fantasie, vom Arios des Herrn de Tressan beflügelt, und träumte von einer von hohen Bergen umschlossenen Wiese. Wenn mein Großvater um 2 Uhr seinen vorzüglichen Kaffee trank und sich die Beine von der Sonne bescheinen ließ, sagte er: In diesem Klima ist es von Mitte Februar ab schön in der Sonne. Ich bemerkte mit meiner Schwester Pauline, dass die Unterhaltung zu dieser schönsten Tageszeit stets aus Seufzern und Klagen bestand. Man klagte über alles. Die Sommerabende von 7 bis 9:30 verbrachten wir auf der Terrasse. Um 9 Uhr läutete es von Saint-André zum Sanctus. Der volle Glockenklang rührte mich tief. Ich sprach mit meinem Großvater immerfort von den Sternbildern. Mein Vater war wenig empfänglich für die Schönheit des Sternenhimmels. Er meinte, man erkältete sich draußen und zog sich in das anstoßende Zimmer zurück, wo er sich mit Seraphie unterhielt. Diese Terrasse, die durch eine mächtige sogenannte Sarazenenmauer von 15 bis 20 Fuß gebildet wurde, hatte einen prachtvollen Blick auf die Berge von Sassenage, wo die Sonne im Winter unterging, auf die Felsen von Voreb, wo sie im Sommer unterging, und im Nordwesten auf die Bastille, deren Berg alle Häuser und die Tour de Rabot überragte, wo der alte Stadteingang gewesen sein muss. Mein Großvater gab für diese Terrasse viel Geld aus. Er ließ 18 Zoll Breite und 2 Fuß hohe Kästen aus Kastanienholz aufstellen, in die Weinstöcke und Blumen gepflanzt wurden. 2 Weinstöcke wuchsen aus dem Garten unseres Nachbars, des guten Trottels Berrier-Lagrange, empor. Auch ließ er eine Weinlaube mit Balken aus Kastanienholz anbringen. Das war eine große Arbeit, die ein Tischler Poncet ausführte, ein lustiger Trunkenbold von etwa 30 Jahren, mit dem ich mich anfreundete, denn bei ihm fand ich die holde Gleichheit. Mein Großvater begoss seine Blumen täglich oft 2-mal. Seraphie kam nie auf die Terrasse. Da hatte ich einmal Ruhe. Ich half meinem Großvater beim Begießen. Er erzählte mir von Linné und Plinius, nicht aus Schulmeisterei, sondern zum Vergnügen. Diesen großen, außerordentlichen Dank schulde ich dem trefflichen Manne. Um mein Glück zu vollenden, spottete er über die Pedanten. Er hatte einen Geist wie der Ägyptologe Letron. Verständnisvoll erzählte er mir von Ägypten und zeigte mir die Mumie, die die Stadtbibliothek auf seine Veranlassung angekauft hatte. Trotz Seraphis heftigem Tadel und meines Vaters schweigender Zustimmung gab er mir Sethos zu lesen, einen schwerfälligen Roman des Abbé Terrasson, den ich damals himmlisch fand. Ein Roman ist wie ein Violinbogen. Der Violinkasten, der den Ton gibt, ist die Seele des Lesers. Meine Seele war damals närrisch, und ich will erzählen, warum. Als mein Großvater in seinem Lehnstuhl gegenüber der kleinen Voltaire-Büste las, stöberte ich in seiner Bibliothek und fand die Quartausgabe des Plinius mit Text und Übersetzung nebeneinander. Doch suchte ich vor allem die Naturgeschichte des Weibes auf. Schließlich stieß ich auf einen Haufen ungebundener Bücher, die ungeordnet durcheinander lagen. Es waren schlechte Romane, die mein Oheim in Grenoble zurückgelassen hatte. Diese Entdeckung war für meinen Charakter entscheidend. Ich schlug mehrere dieser Romane auf. Es war seichtes Zeug von 1780, aber für mich der höchste Genuss. Mein Großvater verbot mir, sie anzurühren, aber ich lauerte auf den Augenblick, wo er in seinem Lehnstuhl in die neuen Bücher vertieft war, die er stets, ich weiß nicht woher, in großen Mengen bekam. Dann stahl ich einen der Romane meines Oheims. Mein Großvater merkte zweifellos meine Diebstähle, denn ich sehe mich in das Naturalienkabinett verwiesen und doch darauf lauernd, dass irgendein Patient meinen Großvater sprechen wollte. Dann jammerte er, dass er aus seinen geliebten Studien gerissen würde und empfing den Patienten in seinem Zimmer oder im Vorzimmer. Flugs war ich aus dem Kabinett heraus und stahl einen Band. Mit unbeschreiblicher Leidenschaft verschlang ich diese Bücher. Nach 1 bis 2 Monaten fand ich Felicia oder meine Jugendstreiche. Ich wurde gänzlich toll. Der Besitz einer wirklichen Geliebten, damals der Inbegriff meiner Sehnsucht, hätte mich nicht derart berauschen können. Seitdem stand mein Beruf fest. In Paris zu leben und Lustspiele zu schreiben wie Molière. Das war mein fixer Gedanke, den ich hinter tiefer Heuchelei verbarg. Seraphis Tyrannei hatte mir Sklavengewohnheiten eingeimpft. Nie habe ich von dem sprechen können, was ich anbetete. Ein solches Gespräch wäre mir als Lästerung erschienen. Das fühle ich im Jahre 1835 ebenso lebhaft wie damals. Diese Bücher meines Oheims trugen die Adresse des Herrn Falcon, der damals das einzige Lesekabinett in Grenoble besaß. Er war ein glühender Patriot. Mein Großvater verachtete ihn tief, meine Tante Seraphie und mein Vater hassten ihn gewaltig. Somit begann ich ihn zu lieben. Er ist vielleicht von allen Grenoblern derjenige, den ich am meisten geschätzt habe. In diesem alten Lakaien der Frau von Brison steckte eine 20-mal edlere Seele als die meines Großvaters und meines Oheims, von meinem Vater und der Jesuitin Seraphie gar nicht zu reden. Vielleicht war allein meine Großtante Elisabeth mit ihm zu vergleichen. Er war arm, verdiente wenig und verschmähte den Gelderwerb, aber bei jedem Siege der Armeen und an den Festtagen der Republik hängte er die Trikolore zu seinem Laden hinaus. Er vergötterte die Republik unter Napoleon wie unter den Bourbonen und ist um 1820 mit 82 Jahren gestorben, nach wie vor arm, aber im höchsten Maße ehrbar. Er war der schönste Vertreter des Dauphineser Charakters. Er besaß eine sehr hässliche Tochter, die gewöhnliche Zielscheibe von Seraphis Scherzen, die ihr nachsagte, sie hätte Liebschaften mit den Patrioten, die das Lesekabinett ihres Vaters besuchten. Damals war ich so dreist, bei ihm zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich in der Zeit, wo ich die Bücher meines Großvaters stahl, so frech war, mich bei ihm zu abonnieren, aber es kommt mir vor, als hätte ich so oder so Bücher von ihm gehabt. Bald verschaffte ich mir Rousseaus neue Heloise. Ich glaube, ich nahm sie vom höchsten Regal der Bibliothek meines Vaters in Claix. Ich las sie auf meinem Bette liegend, nachdem ich mich vorsichtig eingeschlossen hatte. Mein Überschwang an Glück und Genuss bei dieser Lektüre war unbeschreiblich. Heute erscheint mir das Werk pedantisch und selbst 1819 im tollsten Überschwang der Liebe konnte ich keine 20 Seiten davon hintereinander lesen. Seitdem war das Bücherstehlen meine Hauptbeschäftigung. Ich hatte ein Eckchen neben dem Schreibtisch meines Vaters in der Rue de Vieux Jésuites, wo ich die Bücher, die mir gefielen, unauffällig versteckte. Das waren Ausgaben von Dante mit wunderlichen Holzschnitten, Übersetzungen des Lucian von Perrault d'Ablancourt, der Briefwechsel zwischen Milord All I mit Milord All Ear vom Marquis d'Argent und schließlich die Mémoire d'un homme de qualité retiré du monde vom Abbé Prévost. Ich fand Mittel und Wege, mir das Schreibzimmer meines Vaters öffnen zu lassen, das seit der Schreckensherrschaft von Amar und Merlino leer stand. Dort hielt die scharfe Musterung unter den Büchern. Ich fand eine prächtige Sammlung von Elsevier-Ausgaben, aber zum Unglück verstand ich kein Latein, obwohl ich das Selecte et Profanis auswendig wusste. Ich versuchte auch ein paar Artikel der Enzyklopädie zu lesen, aber was war das alles neben Felicia und der neuen Heloise? Mein Vertrauen zu meinem Großvater in literarischen Dingen war grenzenlos. Ich war sicher, dass er mich meinem Vater und Seraphie nicht verriet. Ohne ihm zu gestehen, dass ich die neue Heloise gelesen hatte, wagte ich sie vor ihm zu rühmen. Seine Bekehrung zum Jesuitentum musste nicht weit her sein. Statt mich auszuforschen, erzählte er mir, wie der Baron Desadré, der einzige Freund, bei dem er seit dem Tode meiner Mutter regelmäßig 2 bis 3 Mal im Monat speiste, zu der Zeit, wo die neue Heloise erschienen war, also etwa 1761, eines Tages zu Tisch auf sich warten ließ. Als seine Gattin ihn nochmals rufen ließ, erschien der sonst so kalte Mann ganz in Tränen. »Was hast du denn, mein Lieber?« fragte die Baronin bestürzt. »Ah, Julie ist tot«, entgegnete er und aß fast nichts. Ich verschlang die Bücheranzeigen in den Zeitungen. Nach den Titeln Gonsalvo de Cordova, Estella und so weiter bildete ich mir ein, die Bücher von Florian müssten herrlich sein. Ich steckte einen Taler in einen Brief und schrieb an einen Pariser Buchhändler, er solle mir ein bestimmtes Werk von Florian schicken. Das war kühn. Was hätte Seraphie bei der Ankunft der Sendung gesagt? Aber sie traf nie ein. Und für einen Louis d'Or, den mir mein Großvater zu Neujahr geschenkt hatte, kaufte ich mir einen Florian. Aus den Werken dieses großen Mannes habe ich den Stoff zu meiner ersten Komödie genommen. Seraphis Busenfreundin, Frau Vignon, die erste Betschwester der Stadt, war die Frau eines Anwalts, aber als Kirchenmutter geachtet, denn sie brachte die Priester unter und hatte stets welche zu Besuch bei sich. Was mich rührte, war ihre 15-jährige Tochter, die die dicken roten Augen eines weißen Kaninchens hatte. Umsonst versuchte ich, mich während einer Reise von 1 bis 2 Wochen nach Claix in sie zu verlieben. Dort hielt mein Vater sich nie verborgen und wohnte stets in seinem Hause, dem schönsten im Umkreise. An dieser Reise nahmen teil Seraphie, Frau Vignon, ihre Tochter, meine Schwester Pauline, ich und, wenn ich nicht irre, ein Herr Blanc aus Sessin, ein lächerlicher Mensch, der Seraphies nackte Beine bewunderte. Sie erschien nämlich des Morgens mit bloßen Füßen im Park. Ich war derart vom Teufel besessen, dass die Beine meiner grausamsten Feindin mir Eindruck machten. Gerne hätte ich Seraphie geliebt. Mich dünkte es eine köstliche Lust, diese Todfeindin in meine Arme zu schließen. In Grenoble hielt mein Vater sich nach wie vor versteckt. Das heißt, er wohnte bei meinem Großvater und ging tagsüber nicht aus. Seine politische Leidenschaft hielt nur 1,5 Jahre an. Dann kam die Leidenschaft für die Landwirtschaft dran. Ich verstehe wohl, was den Anlass dazu gab. In Klee konnte er frei herumgehen. Aber war das alles nicht durch seine Liebschaft mit Seraphie bedingt, wenn diese tatsächlich bestand? Ich kann die Dinge nicht im richtigen Licht sehen. Ich habe nur meine Kindheitserinnerung. Ich sehe Bilder, ich erinnere mich der Wirkungen auf mein Gemüt, aber die Ursachen und das Aussehen der Dinge kenne ich nicht. Allmählich wurde meines Vaters Leidenschaft für sein Landgut in Klee und die Landwirtschaft grenzenlos. Er ließ große Meliorationen vornehmen. So ließ er den Boden 2,5 Fuß tief aufgraben und alle Steine in eine Ecke schaffen. Er übernahm vom Krankenhaus durch Tausch den Weinberg, ließ ihn niederreißen, die Weinbergsmauern zuschütten und das Ganze bepflanzen. Diese Art von Narrheit ist südlich von Lyon und Tours häufig. Sie besteht im Ankauf von Grundstücken, die 1 bis 2 vom 100 einbringen, zu dem Zweck gegebene Hypotheken, die 5 bis 6 vom 100 einbringen, zu kündigen und bisweilen Geld zu 5 vom 100 aufzunehmen, nur um seinen Besitz abzurunden. Mein Vater war ein denkwürdiges Beispiel dieser Schrulle, die ihre Quelle in Habsucht, Dünkel und aristokratischer Sucht hat. Ein Minister des Innern, der sein Geschäft versteht, müsste dagegen einschreiten, denn sie zerstört den Wohlstand und das Glück, soweit es vom Besitz abhängt. Diese Sucht hat meinen Vater schließlich ganz zugrunde gerichtet und mir als einziges Erbteil ein Drittel von der Mitgift meiner Mutter hinterlassen. Damals jedoch verschaffte sie mir viel Glück. Am 21. Juli 1794 wurde mein Vater aus der Liste der Verdächtigen gestrichen. Damit war das Ziel unseres Ehrgeizes seit 21 Monaten erreicht. Seitdem hielt er sich oft und lange in Klee oder vielmehr in Furonnière auf. Hier begann meine Unabhängigkeit, wie die Freiheit der italienischen Städte seit dem 8. Jahrhundert durch die Schwäche meiner Tyrannen. Während der Abwesenheit meines Vaters kam ich auf den Einfall, im Salon unseres Hauses in der Rue de Vieux Jésuite zu arbeiten, den seit 4 Jahren niemand betreten hatte. Dieser Einfall, aus der Not des Augenblicks entsprungen wie jede praktische Erfindung, brachte mir gewaltige Vorteile. Erstens war das Haus nur 200 Schritte von dem Gagnonschen entfernt und ich ging allein hin. Zweitens war ich dort sicher vor Seraphies Überfällen, die, wenn sie besonders vom Teufel geplagt war, meine Bücher und Papiere zu durchstöbern pflegte. In dem stillen Salon, wo die schönen, von meiner armen Mutter bestickten Möbel standen, begann ich mit Lust zu arbeiten. Ich schrieb meine Komödie, die sich, wenn ich nicht irre, Piclard betitelte, wartete aber stets den Augenblick der Eingebung ab. Diese Narrheit habe ich erst später überwunden. Hätte ich es früher getan, so wäre meine Komödie L'Atelier, die ich nach Moskau mitnahm und wieder mit zurückbrachte, fertig geworden. Diese Torheit hat die Zahl meiner Arbeiten sehr beschränkt. Noch 1806 wartete ich den Augenblick von Eingebung ab, um zu schreiben. Mein ganzes Leben lang habe ich nie über das gesprochen, was mich begeisterte. Der geringste Einwand hätte mir das Herz durchbohrt. Nie habe ich über Literatur gesprochen. Mein damaliger Busenfreund de Marest, geboren in Grenoble um 1782, schrieb mir nach Mailand sein Urteil über das Leben Haydns, Mozarts und Metastasios. Er hatte keine Ahnung, dass ich der Verfasser war. Nach 4 bis 5 Jahren des tiefsten und eintönigsten Unglücks atmete ich jetzt auf, wenn ich mich allein in der Wohnung in der Rue de Vieux Jésuite eingeschlossen hatte, die mir bis dahin so verhasst gewesen war. In diesen 4 bis 5 Jahren hatte sich mein Herz mit dem Gefühl ohnmächtigen Hasses erfüllt. Ohne meine sinnenfrohe Natur wäre ich bei einer solchen Erziehung vielleicht ein finsterer Bösewicht oder ein glatter, heuchlerischer Schelm geworden, ein echter Jesuit und jedenfalls steinreich. Die Lektüre der neuen Heloise von Rousseau und Saint-Preux' Gewissensskrupel machten mich zum grundanständigen Menschen. Nachdem ich dies Buch mit Tränen in den Augen und mit überschwänglicher Liebe zur Tugend gelesen, konnte ich wohl noch Schurkenstreiche begehen, aber dann hätte ich mich als Schurke gefühlt. So machte mich ein Buch, das ich in größter Heimlichkeit und gegen den Willen meiner Angehörigen las, zum anständigen Menschen. Die römische Geschichte von Rollin hatte mir trotz seiner seichten Bemerkungen den Kopf mit Beispielen von Tugend angefüllt, jener Tugend, die auf der Nützlichkeit und nicht auf der eitlen Ehre der Monarchien beruht. Die Tatsachen, die ich aus Rollin geschöpft hatte und die durch die dauernde Unterhaltung mit meinem trefflichen Großvater und die Theorien Saint-Preuce bestätigt, erläutert und veranschaulicht wurden, flößten mir unvergleichlichen Widerwillen und tiefe Verachtung für die Priester ein, die ich jeden Tag über die Siege des Vaterlandes betrübt und von dem Wunsche erfüllt sah, die französischen Heere möchten geschlagen werden. Die Unterhaltung mit meinem trefflichen Großvater, dem ich alles verdanke, seine Verehrung für die Wohltäter der Menschheit, die den christlichen Ideen so zuwiderlief, hat mich gewiss davor bewahrt, mich wie eine Fliege in den Spinnennetzen der religiösen Zeremonien zu verfangen, die mich stets tief bewegt haben. Heute erkenne ich, dass hier die Wurzel meiner Liebe zur Musik, zur Malerei und zum Ballett lag. Ich will gern glauben, dass mein Großvater erst neuerdings fromm geworden war. Vielleicht hatte er auch als Arzt die Unterstützung der Geistlichkeit nötig und trug daher einen leichten Schleier von Heuchelei, wie er seine Perücke mit den drei Lockenreihen trug. Das Letztere dünkt mich am wahrscheinlichsten. Zu bemerken ist auch, dass die Geistlichen damals nicht alle Folgerungen aus der Theorie zogen und lange nicht so unduldsam und unsinnig waren wie im Jahre 1835. Man hatte gar nichts dagegen, dass er vor seiner kleinen Voltaire-Büste arbeitete und dass seine Unterhaltung mit einer Ausnahme genauso war, wie sie in Voltaires Salon gewesen wäre. Ja, er nannte die drei Tage, die er dort verbracht, die glücklichsten seines Lebens, so oft sich Gelegenheit dazu bot. Kritik an Priestern oder anstößigen Anekdoten über sie unterdrückte er nie. Und bei seiner langen Erfahrung hatte dieser kalte und kluge Geist hunderte solcher Anekdoten gesammelt. Nie log oder übertrieb er. Ich darf also heute behaupten, geistig war er kein Spießbürger, aber er konnte wegen geringfügiger Kränkungen einen unauslöschlichen Hass fassen. Und so glaube ich, sein Andenken nicht ganz von dem Vorwurf des Spießertums reinwaschen zu dürfen. Große Liebe für meinen Großvater besaß der Pater Ducrot, ein Cordelier, den ich für ein Genie halte. Er war sein Patient und verdankte ihm seine Stellung als Bibliothekar. Trotzdem hatte er einen Anflug von Verachtung für seine Charakterschwäche. Unerträglich waren ihm Seraphis Launen, die oft sogar die Unterhaltung störten und Bekannte zum Fortgehen zwangen. Charaktere wie Fontenelle sind gegen diese Art unausgedrückter Missachtung sehr empfindlich. Mein Großvater bekämpfte also oft meine Begeisterung für den Pater. Manchmal, wenn er mit einer fesselnden Neuigkeit ins Haus kam, wurde ich in die Küche geschickt. Ich war nicht beleidigt, ärgerte mich aber, dass ich die Neuigkeit nicht erfuhr. Dieser Philosoph war also empfindlich gegen meine lebhafte Vorliebe für Pater Ducrot, und so verließ ich das Zimmer nie, wenn er da war. Der Pater war wohlhabend. Er hatte einen großen, dicken Diener, einen guten Kerl, der zugleich Bibliotheksdiener war, und eine vorzügliche Magd. Auf Anraten meiner Großtante Elisabeth gab ich beiden Trinkgelder. War ich doch höchst unerfahren durch das Wunder dieser abscheulichen Einzelerziehung im Schoß einer Familie, die an mir armem Knaben mit Wut herumerzog, weil sie keine andere Beschäftigung hatte. Diese Unerfahrenheit in den einfachsten Dingen war schuld daran, dass ich im Darüschenhause vom November 1799 bis Mai 1800 viele Ungeschicklichkeiten beging. Die übrigen Priester, die im Hause speisten, glaubten sich für die ihnen erwiesene Gastlichkeit dankbar erzeigen zu müssen, indem sie die Bibel von Réaumont pathetisch rühmten. Der süßlich-heuchlerische Ton dieses Werkes erregte meinen tiefsten Widerwillen. Hundertmal lieber war mir das Neue Testament auf Lateinisch, das ich ganz auswendig gelernt hatte. Wie die heutigen Könige wollten meine Angehörigen mich durch die Religion in Gehorsam halten, und ich atmete nichts als Auflehnung. Ich sah die allobrogische Legion vorbeimarschieren und dachte immerfort an die Armee. Sollte ich nicht Soldat werden? Ich ging jetzt oft allein aus, auch in den Stadtgarten, aber ich fand die anderen Knaben zu vertraulich. Von Weitem brannte ich darauf, mit ihnen zu spielen. In der Nähe erschienen sie mir ungeschliffen. Ich glaube, ich ging jetzt sogar ins Theater und verließ es im fesselndsten Augenblick, wenn ich den Sanctus läuten hörte. Jede Tyrannei empörte mich. Meine Aufgaben machte ich an einem hübschen Nussbaumtisch im Vorzimmer des großen Saales. Eines Tages kam ich auf den Einfall, auf diese Tafel die Namen aller Fürstenmörder zu schreiben, zum Beispiel Poltrot, Herzog von Guise, 1562. Mein Großvater, der mir beim Fabrizieren meiner lateinischen Verse half oder sie vielmehr selber machte, sah diese Liste. Seine friedliche, allem gewalttätigen, abholde Seele war tief betrübt. Fast meinte er, Seraphie hätte recht gehabt, als sie sagte, ich hätte einen abscheulichen Charakter. Vielleicht kam ich auf meine Mörderliste durch die Tat der Charlotte Corday am 11. oder 12. Juli 1793, für die ich schwärmte. Ich war damals für Cato von Utica begeistert. Die süßlichen, christlichen Phrasen des guten Rollin, wie ihn mein Großvater nannte, schienen mir der Gipfel des Lächerlichen. Wenn ich meinen Vater mit Recht um Geld bat, zum Beispiel, wenn er es mir versprochen hatte, so brummte er, wurde böse und gab mir statt der versprochenen 6 Franken nur 3. Das empörte mich. Wie kann man ein Versprechen nicht halten? Die spanischen Empfindungen, die ich meiner Großtante Elisabeth verdankte, trugen mich in die Wolken. Ich dachte an nichts als an Ehre und Heldentum. Ich besaß nicht die mindeste Geschicklichkeit, die geringste Kunst, mich zu drehen und zu wenden, die geringste jesuitische Heuchelei. Dieser Fehler ist mir geblieben. Trotz aller Erfahrung, aller Vernunftgründe und der Reue über eine Unmenge von Betrügereien, denen ich aus Don Quixoterie zum Opfer gefallen bin. Noch heute werde ich täglich beim geringsten Einkauf um 1 oder 2 Paoli betrogen. Wegen der Vorwürfe, die ich mir eine Stunde darauf mache, habe ich mich daran gewöhnt, wenig zu kaufen. Manchmal fehlt mir ein Jahr lang ein kleines Stück Hausrat im Wert von 12 Franken, weil ich sicher bin, beim Ankauf betrogen zu werden. Das würde mich mehr verdrießen, als der Besitz dieser Kleinigkeit mich freuen würde. Dieser Charakterzug ist schuld daran, dass Geldfragen eine so heikle Sache zwischen einem 50-jährigen Vater und einem 15-jährigen Sohne meinerseits mit einem Anfall tiefer Verachtung und verhaltener Entrüstung endeten. Bisweilen erzählte ich meinem Vater nicht aus Schlauheit, sondern rein zufällig mit beredten Worten von etwas, das ich mir kaufen wollte, ohne zu ahnen, dass ich ihn mit meiner Leidenschaft ansteckte. Dann gab er mir ohne weiteres, ja gern, alles, was ich brauchte. Hätten meine Angehörigen mich zu behandeln gewusst, sie hätten aus mir den üblichen Provinztrottel gemacht. Der Unwille, den ich infolge meiner spanischen Empfindungen von klein auf in höchstem Maße empfand, hat mir trotzdem den Charakter gegeben, den ich besitze. Aber welcher Charakter ist das? Es fiel mir schwer, das zu sagen. Vielleicht erkenne ich die Wahrheit mit 65 Jahren, wenn ich so alt werde. Ein Bettler, der mich in tragischem Stil anredet, wie es in Rom Brauch ist, oder im Komödienstil, wie in Frankreich, erregt meinen Unwillen. Denn erstens ist es mir widerlich, in meiner Träumerei gestört zu werden, und zweitens glaube ich nicht ein Wort von dem, was er mir sagt. Gestern auf der Straße sagte eine 40-jährige, aber noch gut aussehende Frau zu einem Manne, mit dem sie ging, »Bisogna comprar, man muss doch leben.« Dies ehrliche Wort hat mich zu Tränen gerührt. Armen, die mich anbetteln, gebe ich nie etwas und ich glaube nicht aus Geiz. Mein spanischer Charakter raubt mir den Sinn für das Komische. Von allem Gemeinen blicke ich weg und lösche es aus meinem Gedächtnis aus. Wie als 10-jähriger Knabe, als ich den Ariost las, schwärme ich für alle Erzählungen von Liebe, vom Walde mit seiner tiefen Stille und vom Edelmut. Die geringste spanische Erzählung, wenn nur Edelmut drin vorkommt, rührt mich zu Tränen. Während ich mich vom Charakter von Molières Chrysal abwende, mehr noch von der Bosheit, die den Grundzug von Sadik, Candide und anderen Werken Voltaires bildet. Heute erscheinen mir Ariosts Helden als Stallknechte oder Lastträger, deren Kraftmeierei mich langweilt. Von 1796 bis 1804 machte mir Ariost nicht seinen wirklichen Eindruck. Die zärtlichen und romantischen Stellen nahm ich durchaus ernst. Sie bahnten ohne mein Wissen den einzigen Weg, auf dem die Rührung zu meiner Seele dringen kann. Wirklich gerührt werde ich nur nach einer komischen Stelle. Daher meine fast ausschließliche Vorliebe für die komische Oper. Daher der Abgrund, der meine Seele von allem trennt, was ich im Jahre 1830 den Mut nur mit einem Schnurrbart vorstellen kann. Diese spanische Gesinnung, die ich von meiner Großtante Elisabeth habe, macht mich noch in meinen Jahren zu einem unerfahrenen Kinde, einem Narren, der zu irgendeiner ernsten Sache immer unfähiger wird, wie mein Vetter Colombe, ein echter Spießbürger, wörtlich sagte. Die Unterhaltung des echten Spießbürgers über Menschen und Leben, die nichts als eine Häufung hässlicher Einzelheiten ist, versetzt mich in tiefen Spleen, wenn ich ihn aus Höflichkeit eine Weile anhören muss. Darin steckt doch das Geheimnis meines Abscheus vor Grenoble im Jahre 1816, den ich mir damals nicht erklären konnte. Auch heute mit 52 Jahren kann ich mir die unglückliche Stimmung nicht erklären, die mich am Sonntag befällt. Ich bin heiter und zufrieden. Und nach 200 Schritten auf der Straße sehe ich, dass die Läden geschlossen sind. Ach, heute ist Sonntag, sage ich mir. Und sofort ist meine ganze Glücksstimmung verflogen. Ist es Neid auf die zufriedenen Mienen der Arbeiter und Bürgersleute im Sonntagsstaat? Umsonst, sage ich mir, ich verliere 52 Sonntage im Jahr und vielleicht 10 Festtage. Es ist stärker als ich. Ich habe kein Mittel dagegen als angestrengte Arbeit. Dieser Fehler hat mich jung erhalten. Das wäre also Glück im Unglück. Ebenso wie das, wenig Frauen besessen zu haben. Da ich fast nie spießbürgerliche Frauen besessen habe, bin ich mit 52 Jahren nicht im geringsten blasiert. Das heißt, geistig, denn physisch bin ich natürlicherweise beträchtlich abgestumpft, sodass ich sehr wohl 14 Tage bis 3 Wochen ohne Weib leben kann. Diese Fastenzeit ist mir nur in der ersten Woche peinlich. Die Belagerung von Lyon versetzte ganz Südfrankreich in Aufregung. Ich war für Kellermann und die Republikaner, meine Verwandten für die Emigrierten und für Précy. Unser Vetter Santerre, der Neffe dessen, der in Lyon kämpfte, kam täglich 2-mal ins Haus. Er war bei der Briefpost angestellt und brachte beständig 6 bis 7 Zeitungen mit, die er den Bestellern für 2 Stunden vorenthielt, um unsere Neugier zu befriedigen. Oft standen Nachrichten aus Lyon darin. Da es im Sommer war, tranken wir unseren Morgenkaffee in dem Naturalienkabinett auf der Terrasse. Dort habe ich vielleicht den größten Überschwang an Vaterlandsliebe und an Hass auf die Aristokraten, die Legitimisten von 1835 und die vaterlandsfeindlichen Priester empfunden. Abends trat ich allein auf die Terrasse und horchte, ob ich den Kanonendonner von Lyon hörte. Die Stadt wurde am 9. Oktober 1793 genommen. Es war also im Jahre 1793, als ich 10 Jahre war und auf den Kanonendonner lauschte, aber ich hörte ihn nie. Voller Neid blickte ich nach dem Berg von Méodre, von wo man ihn vernahm, aber diesen Wunsch durfte ich nicht äußern. Auch die Belagerung von Toulon regte mich in jenem Sommer sehr auf. Selbstverständlich billigten meine Verwandten die Verräter, die die Stadt an die Engländer auslieferten. Nur meine Großtante Elisabeth in ihrem kastilischen Stolze nicht. Ich sah den General Carteau abmarschieren. Er hielt auf der Place Grenette eine Parade ab. Ich sehe noch seinen Namen auf den Trainwagen, die langsam durch die Rue Montorche rasselten. Vielleicht hätte ich diese Einzelheiten früher anführen müssen, aber ich wiederhole es, für meine Kindheit habe ich nur deutliche Erinnerungsbilder, ohne Datum und ohne Physiognomie. Ich schreibe sie hin, wie sie mir einfallen. Ich beanspruche durchaus nicht, ein Geschichtsbuch zu schreiben. Ich will einfach meine Erinnerungen aufzeichnen, um zu erraten, was für ein Mensch ich war. Dumm oder geistvoll? Feig oder tapfer? Ein großes Ereignis trat für mich ein. Es machte mir im Augenblick großen Eindruck, aber er kam zu spät. Jedes Band der Freundschaft zwischen mir und meinem Vater war für immer zerrissen und mein Abscheu vor dem bürgerlichen Leben und Grenoble nicht mehr auszurotten. Meine Tante Seraphie war seit lange krank. Schließlich sprach man von Lebensgefahr. Es war meine Freundin Marion, die dies große Wort aussprach. Die Gefahr nahm zu, die Priester kamen herbei. Eines Abends im Winter, glaube ich, war ich um 7 Uhr in der Küche. Jemand kam herein und sagte, sie ist hingegangen. Ich sank auf die Knie, um Gott für diese große Befreiung zu danken. Wenn die Pariser um 1880 noch so albern sind wie im Jahre 1835, wird ihnen diese Art, den Tod der Schwester meiner Mutter aufzufassen, barbarisch, grausam, abscheulich vorkommen. Wie dem aber auch sei, wahr ist es doch. Nach der ersten Woche der Totenmessen und Gebete atmete alles im Hause auf. Ich glaube, selbst mein Vater war froh, von dieser teuflischen Geliebten, wenn sie es war, oder dieser teuflischen Herzensfreundin befreit zu sein. Eine ihrer letzten Handlungen war, dass sie eines Abends, als ich auf der Kommode meiner Großtante Elisabeth die Henriade oder den Belisar las, den mein Großvater mir geliehen hatte, in die Worte ausbrach, wie kann man diesem Kinde solche Bücher geben? Wer hat ihm das Buch gegeben? Auf diesen unverschämten Vorwurf seiner Tochter antwortete mein Großvater nur achselzuckend, sie ist krank. Das Datum ihres Todes habe ich völlig vergessen. Ich glaube, dass ich bald danach auf die Zentralschule kam. Etwas, das Seraphie nie geduldet hätte. Das war, glaube ich, um 1797. Ich war nur 3 Jahre auf der Zentralschule. Viel später, um das Jahr 1817, erfuhr ich von Herrn de Tracy, dass das ausgezeichnete Gesetz über die Zentralschulen großenteils auf ihn zurückging. Mein Großvater war der würdige Vorsitzende des Ausschusses, der die Schule einrichten und der Departementsverwaltung die Lehrer vorschlagen sollte. Seraphie hatte ihn heftig getadelt, weil er dies Amt angenommen hatte, aber als Begründer der öffentlichen Bibliothek war er es seinem Rufe schuldig, Leiter der Zentralschule zu sein. Mein Magister Durand, der mir Stunden im Hause gegeben hatte, wurde Lateinlehrer an der Zentralschule. Warum sollte ich dort an seinem Unterricht nicht teilnehmen? Seraphie hätte gewiss einen Gegengrund gefunden, aber wie die Dinge jetzt lagen, begnügte mein Vater sich mit ernsten Ermahnungen über die sittlichen Gefahren schlechter Bekanntschaften. Ich war gar nicht entzückt. Die feierliche Eröffnung fand in den Sälen der Bibliothek statt, wo mein Großvater eine Ansprache hielt. Die Lehrer waren für Latein Durand, für Grammatik und ich glaube sogar für Logik Gattel, für Literatur Dubois Fontenelle, Verfasser des Trauerspiels Erisia oder die Vestalin, der 22 Jahre lang Redakteur der Zweibrückener Zeitung gewesen war, für Chemie Troussel, ein junger Arzt, für Zeichnen Jä, ein großer Schönredner, ohne eine Spur von Talent, aber gut, um den Kindern den Kopf heiß zu machen. Für Geschichte Chalvet, ein junger armer Lüderjan, ein Schriftsteller ohne jedes Talent. Und schließlich für Mathematik Dupuis, der schwülstigste und väterlichste Spießbürger, den ich je gesehen habe, ohne einen Schatten von Talent. Dieser Mensch, knapp ein Feldmesser, wurde in einer Stadt gewählt, die einen Gros besaß. Aber mein Großvater hatte keine Ahnung von Mathematik und hasste sie. Zudem empfahl sich Vater Dupuis, wie wir ihn nannten, durch sein schwülstiges Wesen der allgemeinen Hochschätzung. Dieser gedankenlose Mensch hat trotzdem ein großes Wort gesprochen. Mein Kind, studiere die Logik von Condillac. Sie ist die Grundlage für alles. Das Spaßigste dabei ist, dass er, nach meiner Meinung, kein Wort von dieser Logik verstand, die er uns empfahl. Doch ich greife wieder mal vor. Der Einzige, der wirklich am rechten Platze war, war der Abbé Gattel. Ein koketter, geschniegelter Mann, der stets in Frauengesellschaft war, ein echter Abbé des 18. Jahrhunderts. Aber er nahm seinen Unterricht sehr ernst und ich glaube, er beherrschte die ganze damalige Sprachwissenschaft. Kurze war ein Mann, der täglich 5 bis 6 Stunden arbeitete, etwas Seltenes in der Provinz, wo man den ganzen Tag lang herumbummelt. Die Ernennung der Lehrer kostete wenig und war bald erledigt, aber das Gebäude musste stark renoviert werden. Trotz des Krieges geschah damals alles mit Tatkraft. Mein Großvater forderte von der Departementsverwaltung immer neue Mittel. Der Unterricht begann, ich glaube, im Frühjahr in provisorischen Räumen. Das Schulzimmer Durands hatte eine herrliche Aussicht und nach Monatsfrist hatte ich Empfindung dafür. Meine Angehörigen rühmten mir immerfort auf ihre Weise die Schönheit der Fluren, des Grüns, der Blumen, der Ranunkeln und so weiter. Diese platten Redensarten haben mir eine Abneigung gegen Blumen und Blumenbeete eingeflößt, die noch andauert. Zum Glück überwand ich den Widerwillen, der mir derart eingeimpft wurde, durch die prächtige Aussicht, die ich von selbst aus einem Schulfenster entdeckte. Ebenso veranlassten mich viele Jahre später die vielen hochtrabenden Phrasen der Herren Chateaubriand und Salvandry, rot und schwarz in einem zu abgehackten Stil zu schreiben. Eine große Torheit. Denn wer denkt in 20 Jahren noch an den heuchlerischen Schwulst dieser Leute? Ich habe ein Los in einer Lotterie genommen, deren Hauptgewinn heißt, im Jahre 1935 gelesen zu werden. Es war für mich recht seltsam, im Frühjahr 1797 als 14-jähriger Knabe zum ersten Mal eine Schule zu besuchen, wo ich 10 bis 12 Kameraden hatte. Ich fand die Wirklichkeit weit unter den tollen Bildern meiner Einbildungskraft. Diese Kameraden waren nicht heiter, nicht närrisch genug und sie hatten recht gemeine Manieren. Ich glaube, Herr Durand, der von seiner Stellung an der Zentralschule sehr geschwollen, aber nach wie vor gutmütig war, ließ mich Sallusts jugurtinischen Krieg übersetzen. Die Freiheit zeitigte ihre ersten Früchte. Ich wurde wieder vernünftig, verlor meinen Ingrim und fand viel Geschmack an Sallust. Alles an dieser neuen Freiheit verwunderte mich. Die Reize, die ich fand, waren nicht die erträumten. Die Kameraden, die ich mir so heiter, so liebenswürdig, so edel vorgestellt hatte, fand ich nicht. Dafür sehr selbstsüchtige Gassenjungen. Solche Enttäuschungen habe ich fast lebenslänglich gehabt. Nur das Glück des befriedigten Ehrgeizes war frei davon, als ich 1810 Auditor im Staatsrat und 14 Tage darauf Inspektor der kaiserlichen Mobilien wurde. 3 Monate lang schwamm ich in Genugtuung darüber, dass ich nicht mehr Kriegskommissar und als solcher dem Neid und der schlechten Behandlung der groben Handlanger des Kaisers bei Jena und Wagram ausgesetzt war. Die Nachwelt wird sich nie einen Begriff davon machen, wie grob und dumm diese Leute waren, wenn sie nicht auf dem Schlachtfeld waren. Und selbst da, woran dachten sie da? Wie der Admiral Nelson dachten sie stets daran, was jede Wunde ihnen an Dotationen und Orden einbrachte. Doch mein Gott, wo war ich eigentlich? Bei meinen Lateinstunden im Schulgebäude. Bei meinen Kameraden hatte ich kein Glück. Heute erkenne ich, dass ich damals ein höchst lächerliches Gemisch von Hochmut und Vergnügungsbedürfnis war. Ihrem schroffen Egoismus setzte ich meine Ideen von spanischem Edelmut entgegen. Es wurmte mich, wenn sie mich bei ihren Spielen beiseite ließen. Um das Unglück vollzumachen, kannte ich diese Spiele nicht. Mein Zartgefühl, mein Edelsinn musste ihnen als völliger Blödsinn erscheinen. Ein schlauer, tatkräftiger, schroffer Egoismus ist das Einzige, was bei Kindern Erfolg hat. Um meinem Misserfolg die Krone aufzusetzen, war ich schüchtern gegen den Lehrer. Ein zufälliger Tadel, den dieser kleine, pedantische Spießbürger mit der rechten Betonung aussprach, trieb mir die Tränen in die Augen. Das war eine Feigheit in den Augen meiner Mitschüler Gautier de Saint-Ferriol, Robert, jetzt Direktor des italienischen Theaters in Paris, und besonders Audru. Das war ein sehr kräftiger und noch gröberer Bauernjunge, einen Fuß größer als wir alle. Wir nannten ihn daher Goliath. Er war tollpatschig wie dieser und gab uns kräftige Kopfnüsse, wenn sein grobes Hirn merkte, dass wir ihn zum Besten hatten. Herr Dupuis, dieser schwülstige, lachhafte Spießbürger, war eine Art von untergeordnetem Nebenbuhler meines Großvaters. Vor dem Adel lag er auf dem Bauche, aber dieser Vorteil, den er vor Herrn Gagnon voraus hatte, wurde durch den völligen Mangel an Liebenswürdigkeit und literarischen Ideen aufgewogen, die damals gewissermaßen das tägliche Brot der Unterhaltung bildeten. Da er eifersüchtig auf Herrn Gagnon war, der Vorstand der Schulkommission und sein Vorgesetzter war, ließ er die guten Worte, die dieser erfolgreiche Nebenbuhler für mich einlegte, nicht gelten. Und so erkämpfte ich mir meine Stellung in der mathematischen Klasse nur durch eigenes Verdienst. Am Schluss des Jahres fanden Prüfungen im Beisein der Schulkommission und eines Departementsmitgliedes statt. Ich wurde nur mit Ach und Krach versetzt, wahrscheinlich nur aus Gefälligkeit für Herrn Gagnon und ein anderes mit ihm befreundetes Kommissionsmitglied. Mein Großvater fühlte sich beschämt und sagte mir das mit aller Höflichkeit. Diese Lehre der Bescheidenheit war mir sehr nötig, denn um die Wahrheit zu sagen, hatten meine Angehörigen, deren Werk ich war, mir einen hohen Begriff von meinen Talenten beigebracht. Und ich hielt mich für den vornehmsten Jungen in Grenoble. Meine Minderwertigkeit bei den Spielen meiner Mitschüler hatte mir jedoch schon etwas die Augen geöffnet. »Warum hast du keinen Preis bekommen?«, fragte mich mein Großvater. »Ich hatte keine Zeit dazu.« Der Unterricht hatte in diesem ersten Jahre, so viel ich mich entsinne, nur 4 bis 5 Monate gedauert. In Clay ging ich auf die Jagd, aber während ich durch die Felder streifte, wiederholte ich mir immerfort die Frage, warum hast du keinen Preis bekommen? Von der Tyrannei befreit, begann meine Seele sich etwas aufzurichten. Mich bedrückte nicht mehr fortwährend das entnervende Gefühl ohnmächtigen Hasses. Meine gute Großtante Elisabeth wurde meine Vorsehung. Sie ging fast allabendlich zu Frau Colombe oder Frau Romagné, um ihre Partiekarten zu spielen. Die beiden trefflichen Schwestern hatten nichts Spießbürgerliches, von einigen Ängstlichkeiten und Gewohnheiten abgesehen. Sie waren schöne Seelen, etwas in der Provinz sehr Seltenes und meiner Großtante zärtlich zugetan. Aber ich sage nicht Gutes genug von diesen guten Basen. Sie besaßen eine große, hochherzige Seele und haben mir das bei den großen Gelegenheiten ihres Lebens in eigenartiger Weise bewiesen. Mein Vater ging mehr und mehr in seiner Leidenschaft für die Landwirtschaft und für Clay auf und verbrachte dort 3 bis 4 Tage in der Woche. Das Gagnon'sche Haus, in dem er seit dem Tode meiner Mutter täglich speiste, war ihm bei weitem nicht mehr so sympathisch. Offen gesprochen hatte er nur mit Seraphie. Meine Großtante Elisabeth hielt ihn durch ihre spanische Gesinnung in Respekt. Sie sprachen immer nur sehr wenig miteinander. Die kleinliche Dauphineser Verschlagenheit und peinliche Schüchternheit meines Vaters passte schlecht zu der edlen Aufrichtigkeit und Schlichtheit meiner Großtante. Auch der Unterhaltung mit meinem Großvater war mein Vater wenig gewachsen. Er war ehrerbietig und höflich und Herr Gagnon sehr höflich. Das war alles. Mein Vater brauchte also kein Opfer, wenn er die halbe Woche in Clay blieb. Ein paar Mal, als ich mit ihm dorthin gehen musste, sagte er zu mir, es sei in seinem Alter traurig, kein Heim zu haben. Wenn ich zum Abendessen nach Hause kam, hatte ich kein allzu strenges Verhör zu erwarten. Meist sagte ich lachend, ich hätte meine Großtante von Frau Colombe oder Frau Romagné abgeholt. Tatsächlich begleitete ich sie auch häufig bis zur Haustür, lief dann aber zurück und verbrachte eine halbe Stunde im Stadtgarten, wo sich im Sommer bei Mondscheinabenden die junge, elegante Welt der Stadt unter den prächtigen, uralten Kastanienbäumen ein Stelldich eingab. Bald wurde ich dreister und ging öfter ins Theater, immer auf Stehplatz ins Parkett. Mit zärtlichem Interesse betrachtete ich eine junge Schauspielerin, Fräulein Cabli, und bald war ich sterblich in sie verliebt. Gesprochen habe ich mit ihr nie. Sie war ein ziemlich großes Mädchen mit Adlernase, hübsch, schlank und gut gebaut. Sie besaß noch die Magerkeit der ersten Jugend, aber ein ernstes, oft schwermütiges Antlitz. Alles war neu für mich in dem seltsamen Wahnsinn, der plötzlich all meine Gedanken beherrschte. Jedes andere Interesse erlosch bei mir. Kaum erkannte ich das Gefühl wieder, dessen Schilderung mich in der neuen Heloise entzückt hatte. Noch weniger war es das wollüstige Gefühl der Felicia. Ich wurde völlig gleichgültig und gerecht gegenüber meiner ganzen Umgebung. Damals erstarb auch mein Hass auf meine tote Tante Seraphie. Fräulein Cabli spielte Liebhaberinnenrollen im Lustspiel und sang auch in der komischen Oper. Man begreift wohl, dass das echte Lustspiel nichts für mich war. Mein Großvater redete mir zwar stets die Ohren voll mit dem großen Wort Kenntnis des Menschenherzens, aber was konnte ich über dieses Menschenherz wissen? Höchstens ein paar Vermutungen, die ich mir zusammengelesen hatte, besonders aus dem Don Quixote, wohl dem einzigen Buche, gegen das ich kein Misstrauen hegte. Alle übrigen waren mir ja von meinen Tyrannen empfohlen worden und als Neubekehrter enthielt sich mein Großvater aller Scherze über die Bücher, die mein Vater und Seraphim mir zu lesen gegeben. Was ich brauchte, war also das romantische Lustspiel. Oder vielmehr ein Schauspiel, in dem wohl unglückliche Liebschaften, aber keine Geldnöte vorkamen. Traurige Stücke, die auf Geldnöten beruhten, haben mich stets als spießbürgerlich und allzu naturwahr abgestoßen. Fräulein Cabli glänzte besonders in Florians Claudine, eine junge Savoyardin, die von einem eleganten Reisenden ein Kind gehabt hat, legt Männerkleidung an und geht mit ihrem Murmeltier nach Turin, wo sie auf einem öffentlichen Platz das Handwerk des Stiefelputzers ausübt. Sie findet ihren noch immer geliebten Freund wieder und wird sein Diener. Aber er will sich verheiraten. Der Darsteller des Liebhabers, er hieß Bussy, wie mir nach so langer Zeit plötzlich wieder einfällt, ruft in einem gewissen Augenblick, wo er seinen Diener ausschilt, weil er schlecht von seiner Braut spricht, mit dem natürlichsten Ausdruck »Claudio, Claudio«. Sein Tonfall klingt noch heute in meiner Seele wieder. Ich sehe den Darsteller noch vor mir. Das Stück wurde auf Wunsch des Publikums einige Monate lang häufig gegeben. Es gewährte mir den lebhaftesten Genuss, den ein Kunstwerk mir hätte geben können, wäre mein eigentlicher Genuss nicht seit lange eine zärtliche, treue und tolle Bewunderung gewesen. Ich wagte Fräulein Cablis Namen nicht auszusprechen. Nannte ihn jemand in meiner Gegenwart, so empfand ich eine seltsame Herzensregung und fiel beinahe um, meine Pulse flogen. Sagte jemand etwa die Cabli statt Fräulein Cabli, so hatte ich ein kaum bezwingbares Gefühl von Hass und Abscheu. Mit ihrem dünnen Stimmchen sang sie auch in der Oper »Der nichtige Vertrag« von Gaveau, einem Armen im Geist, der ein paar Jahre später im Wahnsinn starb. Dort begann meine Liebe zur Musik, die vielleicht meine stärkste und kostspieligste Leidenschaft gewesen ist. Sie beherrscht mich noch jetzt, mit 52 Jahren, und ist lebendiger denn je. Ich weiß nicht, wie viele Meilen ich zu Fuß zurücklegen oder wie viele Tage Gefängnis ich auf mich nehmen würde, um Mozarts Don Juan oder Cimarosas Matrimonio Segreto zu hören. Und ich weiß nicht, für was sonst ich dies Opfer brächte. Leider verabscheue ich alle mittelmäßige Musik. Sie ist in meinen Augen eine Satire gegen die Gute. Zum Beispiel Donizettis Furioso, den ich gestern Abend in Rom im Waldtheater hörte. Die Italiener sind darin ganz anders als ich. Sie mögen eine Musik nicht mehr, wenn sie 5 bis 6 Jahre alt ist. Neulich sagte einer zu mir, kann eine Musik, die ein Jahr alt ist, gut sein? Doch mein Gott, wie schweife ich wieder ab. Ich lernte also mit Wonne die dünne, abgehackte, säuerliche Musik des nichtigen Vertrages auswendig. Ein leidlicher Schauspieler, der ganz lustig die Bedientenrolle spielte. Heute erkenne ich, dass er die echte Sorglosigkeit eines armen Teufels besaß, der zu Hause nur auf traurige Gedanken kommt und daher mit Freuden in seiner Rolle aufgeht, gab mir den ersten Begriff vom Komischen. Er brachte mich herzlich zum Lachen, solange Fräulein Cabli nicht auftrat. Sprach er mit ihr, so war ich gerührt und bezaubert. Eine Landschaft von der Größe eines Wechselbriefes, in der viel Gummigutti durch Braun verstärkt vorkam, ich hatte sie von Le Roy gekauft und kopierte sie mit Wonne, schien mir völlig das Gleiche wie das Spiel dieser komischen Figur. Daher kommt es vielleicht, dass ein Musikstück oder ein Gemälde bei mir noch heute oft den gleichen Eindruck hervorruft. Wie oft ist mir das nicht in der Brera in Mailand 1812 und 1814 begegnet? Die enge Verbindung zwischen diesen beiden Künsten vollzog sich bei mir für immer im Alter von 12 bis 13 Jahren. Durch 4 bis 5 Monate lebhaftesten Glücksgefühls und der stärksten, fast bis zum Schmerz gesteigerten Wonne, die ich je empfunden habe. Fräulein Cabli sang auch in Grétrys Probe auf dem Dorfe, die weit besser war als der nichtige Vertrag, und in anderen Opern. Kurz dank Fräulein Cabli erhob ich alle schlechten Opern von 1794 in den Himmel. Nichts erschien mir platt und gewöhnlich, sobald sie auftrat. Eines Tages nahm ich allen Mut zusammen und erkundigte mich, wo sie wohnte. Das ist wahrscheinlich die größte Heldentat meines Lebens. In der Rue de Clerc, war die Antwort. An Tagen, wo ich großen Mut hatte, ging ich pochenden Herzens durch diese Straße. Vielleicht wäre ich umgefallen, wenn ich ihr begegnet wäre. Ich fühlte mich sehr erleichtert, wenn ich die Straße durchschritten hatte und sicher war, ihr nicht mehr zu begegnen. Eines Morgens ging ich allein am Ende der hohen Kastanienallee im Stadtgarten, wie stets an sie denkend, als ich sie am anderen Ende des Gartens vor der Mauer des Intendanturgebäudes erblickte. Ich wurde fast ohnmächtig und nahm schließlich Reißaus, wie vom Teufel verfolgt. Zum Glück bemerkte sie mich nicht, zumal ich ihr völlig unbekannt war. Das ist ein hervorstechender Zug meines Charakters. So war ich stets, selbst vorgestern noch. Das Glück, sie in der Nähe, ein paar Schritt von mir, zu sehen, war zu groß. Es versenkte mich und ich floh vor diesem Brand wie vor einem wirklichen Schmerz. Diese Eigentümlichkeit lässt mich glauben, dass ich in der Liebe das melancholische Temperament besaß, wie es Cabanis beschreibt. Tatsächlich war die Liebe für mich stets die Hauptsache oder vielmehr das Einzige. Von nichts habe ich mich mehr gefürchtet, als dass meine Geliebte einen Nebenbuhler vertraulich anblickte. Mein Groll auf den Nebenbuhler ist sehr gering. Er tut, was er kann, sage ich mir, aber mein Schmerz ist grenzenlos und stechend. Er ist so stark, dass ich mich vor der Haustür auf eine Steinbank setzen muss. An dem bevorzugten Nebenbuhler bewundere ich alles. Kein anderer Kummer übt auf mich den tausendsten Teil dieser Wirkung aus. Beim Schreiben bin ich weder schüchtern noch schwermütig. Ich trotze der Gefahr, ausgepfiffen zu werden. Ich fühle mich mutig und stolz, wenn ich einen Satz schreibe, der von einem der heutigen Großen, Chateaubriand oder Villemain, verworfen würde. Um 1880 wird es gewiss auch ein paar geschickte, maßvolle Modeschriftsteller und Marktschreier dieser Art geben. Aber wenn man diese Zeilen liest, hält man mich gewiss für neidisch und das macht mich untröstlich. Dies gemeine spießbürgerliche Laster liegt meinem Charakter wohl gänzlich fern. Tödlich eifersüchtig bin ich nur auf Leute, die meiner Geliebten den Hof machen. Ja, sogar auf solche, die es vor 10 Jahren getan haben. Seit einer Stunde finde ich großes Vergnügen daran, meine Empfindungen zur Zeit von Fräulein Cablis richtig zu schildern. Aber wer zum Teufel wird den Mut haben, diese schreckliche Häufung von Ichs und Michs zu lesen? Dabei kann ich dies fade Gericht nicht mal mit einer marktschreierischen Soße würzen, wie Rousseau in seinen Bekenntnissen. Ach, auch wegen dieser Bemerkung wird man mich für einen Neidbold halten, der einen grauenhaft sinnlosen Vergleich mit dem Meisterwerk dieses großen Schriftstellers ziehen will. Ich schwöre noch einmal und ein für allemal, ich hege eine gewaltige, ehrliche Verachtung gegen alle Aufschneider, bestochenen Pedanten und Jesuiten vom Journal des Débats. Aber deshalb halte ich mich noch lange nicht für einen großen Schriftsteller. Ich schreibe mir kein anderes Verdienst zu, als die Natur ähnlich zu schildern. Zweitens bin ich meiner völligen Ehrlichkeit, meiner Verehrung der Wahrheit gewiss. Und drittens meiner Schreiblust, die im Jahre 1817 in Mailand in der Corsia del Giardino bis zur Schreibwut ging. Doch kehren wir zu Fräulein Cablis zurück. Wie fern war ich damals dem Neid und dem Gedanken an den Vorwurf des Neides, ja überhaupt dem Gedanken an andere Menschen. Für mich gab es nur ein Wesen auf Erden, Fräulein Cablis, nur ein Ereignis, ob sie an diesem oder erst am nächsten Abend auftrat. Wie enttäuscht war ich, wenn sie nicht spielte und wenn ein Trauerspiel gegeben wurde. Wie rein zärtlich triumphierend war mein freudiges Entzücken, wenn ich ihren Namen auf dem Theaterzettel las. Ich sehe diesen Zettel noch vor mir, seine Form, sein Papier, seine Lettern. Ich las diesen teuren Namen nacheinander an den 3 bis 4 Stellen, wo er angeschlagen war, und nicht nur ihren Namen, sondern den ganzen Zettel. Die abgenutzten Lettern der schlechten Druckerei, die diese Zettel herstellte, wurden mir lieb und wert. Und jahrelang liebte ich sie mehr als die schönsten Typen. Ja, ich entsinne mich, als ich im November 1799 nach Paris kam, ärgerte mich die Schönheit der Lettern. Es waren nicht mehr die gleichen, mit denen der Name Cablis gedruckt war. Eines Tages war sie fort. Wann, weiß ich nicht. Schon lange konnte ich nicht mehr ins Theater gehen. Ich durfte Musikunterricht nehmen, aber nicht ohne Kampf. Mein frommer Vater fand diese Kunst zu weltlich und mein Großvater hatte nicht das Geringste für Musik übrig. Ich bekam einen Violinlehrer namens Mancion, einen höchst spaßhaften Menschen, ein Gemisch von alter französischer Lustigkeit, Bravour und Liebe. Er war sehr arm hatte jedoch ein Künstlerherz. Eines Tages, als ich schlechter spielte als sonst, klappte er das Notenheft zu und sagte, ich gebe keine Stunden mehr. Ich ging zu einem Klarinettenlehrer namens Hoffmann, einem biedern Deutschen. Dort spielte ich etwas weniger schlecht. Schließlich bekam ich, wie weiß ich nicht, Unterricht bei einem Herrn Olville, einem recht leidlichen Violinspieler. Er war taub, merkte jedoch die geringste falsche Note. Schließlich nahm ich ohne Wissen meiner Verwandten Gesangsstunden um 6 Uhr morgens bei einem recht guten Sänger. Aber daraus wurde nichts. Ich erschrak zuallererst selbst vor den Lauten, die ich hervorbrachte. Ich kaufte mir italienische Arien, die ich sehr bewunderte, aber ich verstand nichts davon. Ich hatte zu spät angefangen. Wenn mich irgendetwas von der Musik hätte abschrecken können, so waren es die abscheulichen Laute, die man beim Lernen hervorbringen muss. Nur durch das Piano hätte ich die Schwierigkeit umgehen können, aber ich stammte aus einer zu unmusikalischen Familie. Als ich später über Musik schrieb, haben meine Freunde mir diese Unkenntnis besonders entgegengehalten. Aber ich kann ohne Überhebung sagen, dass ich in einem vorgetragenen Musikstück sofort Nuancen bemerkte, die ihnen entgingen. Ebenso merke ich die Nuancen im Ausdruck in verschiedenen Kopien eines Gemäldes. Ich sehe das alles so deutlich wie durch einen Kristall. Als Fräulein Cablin ein paar Monate fort war und ich wieder zum Leben erwachte, war ich ein anderer geworden. Mein Hass auf Seraphie war verschwunden. Ich hatte sie vergessen. Was meinen Vater betraf, so hegte ich nur einen Wunsch, nicht mehr mit ihm zusammen zu sein. Reuevoll bekenne ich es, ich besaß für ihn nicht einen Tropfen Zuneigung oder Zärtlichkeit. Ich bin also ein Scheusal, sagte ich mir. Jahrelang habe ich auf diesen Vorwurf keine Antwort gewusst. In meiner Familie wurde immerfort bis zum Übelwerden von Zärtlichkeit gesprochen. So nannten die guten Leute die ewige Unterdrückung, mit der sie mich seit 5 bis 6 Jahren beehrten. Ich begann zu ahnen, dass sie sich tödlich langweilten und dass sie zu stolz waren, um ihre geselligen Beziehungen wieder aufzunehmen, dass ich ihre Ablenkung gegen die Langeweile bildete. Doch nach allem, was ich durchgemacht hatte, konnte mich nichts mehr bewegen. Ich lernte fleißig Latein und Zeichnen und bekam in einem dieser Fächer einen ersten Preis sowie einen zweiten. Mit Vergnügen übersetzte ich das Leben des Agricola von Tacitus. Es war fast das erste Mal, dass ich Geschmack am Latein fand. Diese Freude wurde mir nur vergelt durch die groben Püffe, die mir der lange Odry gab, jener dicke, unwissende Bauernbursche, der unser Mitschüler war und gar nichts begriff. Mit Giroux prügelte ich mich weidlich, ich war noch ein halbes Kind. Trotzdem hatte das stürmische innere Erlebnis der letzten Monate mich gereift. Ich sagte mir allen Ernstes, du musst dich zu etwas entschließen und versuchen, aus dieser Mistpfütze herauszukommen. Und dazu bot sich nur ein Mittel, die Mathematik. Aber der Unterricht war so dumm, dass ich gar keine Fortschritte machte. Meine Mitschüler allerdings noch weniger, wenn das möglich war. Der lange Dupuis erklärte uns die Lehrsätze wie eine Reihe von Rezepten zur Essigbereitung. Zu jener Zeit freundete ich mich, wie weiß ich nicht, mit François Bigillon an, der später Selbstmord beging, ich glaube aus Verdruss über seine Frau. Er war schlicht, natürlich, aufrichtig und prahlte nie mit seinen Erfahrungen, mit der Welt und den Frauen. Das war nämlich unser großer Ehrgeiz und unsere Hauptnarrheit in der Schule. Jeder von diesen Schlingels wollte den anderen weismachen, er hätte Frauen besessen und kennte die Welt. Nichts dergleichen tat der gute Bigillon. Wir machten zusammen lange Spaziergänge, besonders nach der Tour de Rabot, einem alten Turm, und der Bastille, die in verschiedener Höhe auf dem Berge lagen, der die Stadtwelle umschließt. Der herrliche Blick von dort, besonders gegen Ebbin, dahinter die hohen Alpenketten, erhob unsere Seele. Auf diesen Spaziergängen teilten wir uns ehrlich alles mit, was wir von jenem wilden, düsteren und köstlichen Walde hielten, den wir alsbald betreten sollten. Ich meine die Welt und die Gesellschaft. Bigillon hatte den großen Vorzug vor mir, dass er von klein auf frei gelebt hatte. Sein Vater liebte ihn nicht übermäßig und hatte andere Freuden, als die, seinen Sohn zu seinem Spielzeug zu machen. Dieser Vater war ein sehr wohlhabender Ackerbürger aus Saint-Imier, einem Dorf östlich von Grenoble in schöner Lage im Isertal. Er aß und trank gern gut und vergnügte sich mit den Bauerndirnen. In Grenoble hatte er eine Wohnung für seine beiden Söhne gemietet, die dort erzogen wurden. Der Ältere wurde nach Landesbrauch Bigillon genannt, der zweite Remy. Das war ein witziger, wunderlicher Bursche, ein echter Dauphinese, aber hochherzig und etwas eifersüchtig auf seines Bruders Freundschaft mit mir. Da diese Freundschaft völlig ehrlich war, wurde sie binnen 14 Tagen intim. Bigillons Oheim war ein gelehrter Mönch und wie mich dünkt, sehr wenig Mönch. Der gute Pater Mollon war, glaube ich, Benediktiner. Was mich überraschte, war sein sanftes und höfliches Wesen, so ganz anders als die Raubbeinigkeit der trübsinnigen Schulfüchse, wie der Abbé Rayan, denen mein Vater mich zumeist ausgeliefert hatte. Dieser gute Pater war von großem Einfluss auf meinen Geist. Er besaß Shakespeare in der Übersetzung von Le Tourneur und sein Neffe ließ sich bei ihm für mich nacheinander alle 18 oder 20 Bände dieses großen Werkes aus. Bei dieser Lektüre fühlte ich mich wie neugeboren. Zunächst besaß sie den gewaltigen Vorteil, dass meine Angehörigen mir Shakespeare nie gerühmt und anempfohlen hatten wie Racine. Denn es genügte, dass sie etwas lobten, um es mir gründlich zu verleiden. Damit nichts an Shakespeares Macht über mein Herz fehlte, schalt mein Vater, glaube ich, auch noch auf ihn. Von 1796 bis 1799 habe ich ständig Shakespeare gelesen. Racine, den meine Verwandten immerfort priesen, erschien mir als platter Heuchler. Mein Großvater hatte mir die Anekdote erzählt, dass er gestorben sei, weil Ludwig XIV. Ihn nicht mehr anblickte. Außerdem verdrossen mich seine Verse, weil sie die Sätze dehnten und sie um ihre Deutlichkeit brachten. Das Wort Renner statt Pferd war mir abscheulich. Ich nannte das Heuchelei. Corneille missfiel mir schon weniger. Die Schriftsteller, für die ich damals bis zum Wahnsinn schwärmte, waren Cervantes, Don Quixote und Ariost, alle beide in Übersetzung. Gleich darauf kam Rousseau, der aber das doppelte Drawback, den Nachteil hatte, dass er die Priester lobte und von meinem Vater gelobt wurde. Mit Wonne las ich La Fontaines Fabeln und Felicia, doch das waren keine literarischen Genüsse, ich las sie sozusagen nur mit einem Auge. Als ich 1824, zu der Zeit, wo ich mich in Clementine verliebte, meine Seele nicht durch den Anblick ihrer Reize schwach werden lassen wollte, schrieb ich Racine und Shakespeare. Man beschuldigte mich damals des Komödienspiels und der Verleugnung meiner ersten Kindheitseindrücke. Hier sieht man nun, wie wahr es war. Ich hütete mich, es zu sagen, weil es mir keiner geglaubt hätte, dass meine erste Liebe Shakespeare gegolten hatte, unter anderem Hamlet und Romeo und Julia. Die Bichillons wohnten, wenn ich nicht irre, in der Rue Chenoise, gegenüber dem Oratorium, in dem mein Vater und Herr Colombe, der Vater meines ältesten Freundes, ein paar Tage lang gefangen gesessen hatten. Dort war ein berühmter Antiquar, den ich oft besuchte. Die Wohnung lag im dritten Stock. Dort hausten die beiden Brüder mit ihrer Schwester Victorine, einem sehr hübschen, sehr schlichten Mädchen von durchaus ungriechischer Schönheit. Sie hatte vielmehr ein völlig allobrogisches Gesicht. Fräulein Victorine besaß Geist und dachte viel nach. Sie war äußerst frisch. Ich leistete ihr und ihren Brüdern oft Gesellschaft beim Nachtessen, das ihnen eine schlichte Bauernmarkt anrichtete. Sie aßen Graubrot, was mir unbegreiflich dünkte, denn ich war nur an Weißbrot gewöhnt. Das war mein ganzer Vorzug ihnen gegenüber. Für sie war ich von höherem Stande. Der Enkel des Herrn Gagnon, Mitglied der Schulkommission, war adlig und sie Ackerbürgerskinder. Wir saßen in aller Harmlosigkeit zu viert um den mit einem Tischtuch aus ungebleichter Leinwand bedeckten Tische, aber noch halbe Kinder und von keinem Erwachsenen gestört. Wir lebten miteinander wie junge Kaninchen, die im Walde äsen und spielen. Victorine spielte die Hausfrau. Sie hatte getrocknete Weintrauben, die sie in einem zugebundenen Weinblatt aufhob. Die liebte ich fast ebenso wie ihr hübsches Gesicht. Manchmal bat ich sie um eine zweite Traube, aber sie verweigerte sie mir oft mit den Worten, wir haben nur noch 8 und müssen für die Woche ausreichen. Allwöchentlich ein bis zweimal wurden die Vorräte aus Saint-Dimier gebracht, wie es in Grenoble Brauch ist. Ich liebte Viktorin nicht, dazu war mein Herz noch zu wund von Fräulein Cablis Abreise. Und ihrem Bruder stand ich so nahe, dass ich ihm meine Torheit aus Furcht vor Spott kurz und bündig gestanden hatte. Er nahm es mir gar nicht übel, denn er war der beste und schlichteste Mensch, dazu mit dem klügsten, gesunden Menschenverstand begabt. Noch weit mehr davon besaß sein Bruder und Busenfreund Remy, eine kalte Natur, der manchmal den ganzen Nachmittag den Mund nicht auftat. In diesem dritten Stockwerk habe ich die glücklichsten Tage meines Lebens verbracht. Gegen Viktorin war ich sehr schüchtern. Ich bewunderte ihren keimenden Busen, vertraute ihr aber alles an, zum Beispiel die Verfolgungen, die ich durch Seraphie erduldet hatte und die ja noch kaum hinter mir lagen. Wie ich mich erinnere, wollte sie mir das nicht glauben, was mich tief schmerzte. Sie ließ durchblicken, dass ich einen schlechten Charakter hätte. Der strenge Remy hätte es nur mit scheelen Blicken gesehen, wenn ich seiner Schwester den Hof machte. Bichillon gab mir das zu verstehen. Es war das Einzige, worin zwischen uns nicht volle Aufrichtigkeit herrschte. Oft, wenn ich gegen Abend nach dem Spaziergang Miene machte, zu Viktorinen hinaufzusteigen, bekam ich ein kurzes Lebewohl zu hören, was mich sehr verdroß. Ich bedurfte der Freundschaft und der offenen Aussprache. Mein Herz war zerfressen von all den Bosheiten, denen ich mich zu Recht oder Unrecht ausgesetzt geglaubt hatte. Trotzdem muss ich gestehen, dass ich diese natürliche Unterhaltung weit lieber mit Viktorin als mit ihren Brüdern führte. Heute erkenne ich mein damaliges Empfinden. Es war mir schier unglaublich, das furchtbare Wesen, genannt Weib, so nahe zu sehen, noch dazu mit prächtigem Haar, einem zwar etwas mageren, aber köstlich gebildeten Arm und schließlich einem reizenden Busen, der bei großer Hitze oft nur halb verhüllt war. So saß ich an dem Nussbaumtisch, zwei Schritte von Viktorin zwischen uns die Tischkante und sprach wohlweislich nur mit den Brüdern. Deswegen aber hatte ich gar keine Liebesgelüste. Ich war scolato, gebrannt, wie man auf Italienisch sagt. Ich hatte gelernt, dass die Liebe etwas Ernstes und Schreckliches ist. Ich fühlte sehr deutlich, ohne es mir zu sagen, dass meine Liebe zu Fräulein Cablis mir alles in allem wohl mehr Pein als Lust bereitet hatte. So harmlos aber mein Gefühl für Viktorin in Worten und selbst in Vorstellungen auch war, ich vergaß doch meinen Hass und vor allem den Wahn, dass ich gehasst würde. Remis brüderliche Eifersucht schien sich übrigens nach einer Weile zu legen. Oder ging er für ein paar Monate nach Saint-Dimier. Vielleicht wurde er inne, dass ich sie nicht liebte, oder er hatte andere Dinge im Sinn. Wir waren eben mit 13 bis 14 Jahren alle Politiker. Im Dauphiné ist man in diesem Alter sehr schlau. Wir besitzen nicht die Sorglosigkeit des Pariser Jungen und die Leidenschaften regen sich bei uns früh. Gewiss nur für Kleinigkeiten, aber schließlich hegen wir doch leidenschaftliche Wünsche. Ohne von unserer gegenseitigen Freundschaft zu sprechen, war ich so unklug, die Familie Bichillon eines Tages beim Nachtessen vor meinen Angehörigen zu erwähnen. Mein Leichtsinn wurde streng bestraft. Ich sah die ausdrucksvollsten Gebärden der Verachtung. Ist nicht auch eine Tochter vorhanden, jedenfalls eine Landpomeranze? Nur undeutlich entsinne ich mich der Ausdrücke furchtbarer Missachtung und der Mienen kalter Geringschätzung, die nun folgten. Behalten habe ich nur den brennenden Eindruck, den mir diese Verachtung machte. Dieser Dünkel war eine Unterhaltung für meine Familie, die vor Langeweile umkam. Ich aber hatte den Appetit verloren, als ich über meine Freunde derart reden hörte. Man fragte mich, was ich hätte. Ich log, ich hätte erst sehr spät gefespert. Die Lüge ist ja das einzige Hilfsmittel der Schwachen. Ich erstickte vor Wut auf mich selbst. Wie hatte ich nur so dumm sein können, mit meinen Angehörigen von etwas zu reden, was mir nahe ging? Diese Verachtung verwirrte mich tief. Viktorins wegen, wie ich jetzt einsehe. Also war es nicht ein schreckliches, so gefürchtetes, aber so ausschließlich angebetetes Wesen. Nicht ein hübsches, standesgemäßes Mädchen, mit dem ich das Glück hatte, allabendlich fast vertraulich zu plaudern. Nach 4 bis 5 Tagen trug Viktorin den Sieg davon. Ich fand sie liebenswürdiger und standesgemäßer als meine trübsinnige, verkümmerte, menschenscheue Familie, die niemand zum Essen einlud, nie in eine Gesellschaft ging. Während Fräulein Bichillon bei Herrn Faure in Saint-Dimier und bei den Verwandten ihrer Mutter oft große Diners mitmachte. Erst viele Jahre später erkannte ich, was damals in meinem Herzen vorging, und mangels eines besseren Wortes habe ich es in meinem Buch über die Liebe Kristallbildung genannt. Diese so glorreich ausgefallene Verachtung schuf eine neue Tatsache zwischen Fräulein Cablis und meinem damaligen Zustand. Das war ein großer Schritt, obwohl ich es in meiner Unschuld nicht ahnte. Man muss zwischen sich und seinen Kummer neue Tatsachen legen, und wäre es ein Armbruch. Nach Seraphis Tod hätte ich mich aus Liebesbedürfnis mit meiner Familie wieder aussöhnen können. Dieser Zug von Hochmut stellte Victorine zwischen mich und sie. Ich hätte es den Bichelions verziehen, wenn man ihnen ein Verbrechen nachsagte. Aber Verachtung nicht. Mein Großvater hatte sie mit größter Grazie und daher größter Wirkung ausgedrückt. Alles, was ich bei Herrn Dubois Fontanelle lernte, war in meinen Augen nur ein äußerliches und falsches Wissen. Ich hielt mich für ein Genie, aber wo zum Teufel hatte ich diesen Gedanken her? Und wollte in Molières oder Rousseaus Fußtapfen treten. Aufrichtig und ehrlich verachtete ich Voltaire, ich fand ihn kindisch. Ich schätzte aufrichtig Corneille, Ariost, Shakespeare, Cervantes und, was die Worte betraf, Molière. Nur fiel es mir schwer, sie in Einklang zu bringen. Im Grunde ist mein literarisches Schönheitsideal seit 1796 das gleiche geblieben. Es vervollkommnet sich nur alle halbe Jahre oder es ändert sich etwas, wenn man will. Das ist die einzige Arbeit meines Lebens. Alles Übrige war Brotverdienst im Verein mit etwas Eitelkeit, mein Brot so gut zu verdienen wie andere. Eine Ausnahme bildet nur meine Tätigkeit als Intendant in Braunschweig nach Martial Darus Fortgang. Hier reizte mich die Neuheit und wohl auch der Tadel, den Herr Daru dem Intendanten in Magdeburg aussprach. Mein literarisches Schönheitsideal besteht weit mehr darin, die Werke der anderen zu genießen und sie zu würdigen, über ihr Verdienst nachzugrübeln, als selbst zu schreiben. Wenn ich schreibe, denke ich nicht mehr an mein Schönheitsideal, sondern werde von Gedanken bestürmt, die ich aufschreiben muss. Ich denke mir, Herr Villemin wird von Satzformen bestürmt und ein sogenannter Dichter, ein Delille, ein Racine, von Versformen. Corneille wurde von Antithesen bestürmt. Da also mein Schönheitsideal alle halbe Jahre wechselt, so kann ich nicht mehr sagen, welcher Art es um 1795 oder 1796 war, als ich ein Drama schrieb, dessen Titel ich vergessen habe. Die Hauptfigur hieß Piclard und war wohl aus Florian entlehnt. Das Einzige, was ich deutlich erkenne, ist, dass mein Ideal seit 46 Jahren darin besteht, in Paris im vierten Stockwerk zu wohnen und ein Drama oder ein Buch zu schreiben. Die endlosen Kriechereien und die zähe Energie, die nötig ist, um ein Drama auf die Bühne zu bringen, haben mich wider Willen gehindert, ein Theaterstück zu schreiben. Noch vor 8 Tagen empfand ich bittere Reue darüber. Ich habe 20 Entwürfe gemacht, stets mit zu viel Einzelheiten und zu tief, zu unverständlich für das blöde Publikum, mit dem die Revolution von 1789 die Theater bevölkert hat. Als der Abbé Sieyès mit seiner unsterblichen Streitschrift «Qu'est-ce que le tiers état?» den ersten Streich gegen die politische Aristokratie führte, hat er unwissentlich die literarische begründet. Ich hatte also ein bestimmtes literarisches Ideal im Kopfe, als ich 1796 oder 97 den Kursus des Herrn Dubois Fontanelle durchmachte. Es war sehr verschieden von dem Seinen. Der Hauptzug dieser Verschiedenheit war meine Bewunderung für die schlichte, tragische Wahrheit Shakespeares im Gegensatz zu Voltaires kindischem Schwulst. Wenn er Shakespeare tadelte, errötete ich innerlich. Aber ich lernte jene literarische Lehrmeinung umso besser, weil ich mich nicht für sie begeisterte. Es gehört zu meinem Unglück, dass ich denen, für die ich begeistert war, nicht gefiel. So Frau Pasta und Herrn de Tracy. Offenbar liebte ich sie auf meine und nicht auf ihre Weise. Ebenso geht es mir oft bei der Darlegung einer Lehrmeinung, die ich anbete. Jemand widerspricht mir, Die Tränen treten mir in die Augen und ich kann nicht weiterreden. Wenn ich es wagte, ich riefe, sie durchbohren mir das Herz. Literarisch gesprochen war mir der Kursus des Herrn Dubois, später in 4 Bänden von seinem Enkel gedruckt, als allgemeine literarische Übersicht von Nutzen. Auch bewahrte er meine Fantasie davor, mir übertriebene Vorstellungen von den mir noch unbekannten Dichtern wie Sophokles, Ossian und so weiter zu machen. Er förderte auch meine Eitelkeit, indem er die allgemeine Ansicht bestärkte, dass ich zu den 6 bis 7 klugen Köpfen der Schule gehörte. Für Herrn Fontanelle war die Zeit, von der er mit Rührung sprach, die seiner Ankunft in Paris im Jahre 1750 gewesen. Alles schwärmte damals für Voltaire und seine unaufhörlich erscheinenden Werke. Mir machte das gar keinen Eindruck. Ich verabscheute Voltaires Kindereien in seinen geschichtlichen Werken und seinen niedrigen Neid auf Corneille. Wie mir scheint, fühlte ich damals schon den pfäffischen Ton in seinem Kommentar zu der schönen, mit Stichen geschmückten Corneille-Ausgabe heraus, die in einem der obersten Fächer des verschlossenen Bibliotheksschranks meines Vaters in Clay stand, dessen Schlüssel ich mir stahl. Dort hatte ich, wie mir scheint, vor ein paar Jahren die neue Heloise entdeckt und sicherlich später Grandisson, den ich mit tränender Rührung in einer Dachstube im 2. Stock des Hauses in Clay las, wo ich mich sicher fühlte. Hergé, dieser große, Schönredner und unfähige Maler, besaß die ausgesprochene Gabe, unsere Herzen zum heftigsten Wettstreit zu entflammen. Und das erscheint mir jetzt als das größte Talent eines Lehrers. Wie anders, dachte ich 1796. Mein Kult galt dem Genie und der Begabung. Ich war entzückt, wie über die schwierigste und schönste Beförderung, als Hergé mitten im Jahre mit seiner majestätisch-väterlichen Miene zu mir sagte, »Nun, Herr Bell, nehmen Sie Ihre Zeichenblätter und gehen Sie in die Modellklasse.« Die Anrede »Herr« in Paris so häufig war in Grenoble einem Knaben gegenüber ganz ungewöhnlich und verwunderte mich stets, wenn sie mir galt. Ich weiß nicht, ob ich diese Beförderung einem Fürwort meines Vaters oder meinen schönen, gleichlaufenden Strichen in der Zeichenklasse verdankte. Jedenfalls verwunderte sie mich und die anderen. Ich kam also zu den 12 bis 13 Modellzeichnern und meine Zeichnungen in schwarzer und weißer Kreide nach den Köpfen der Niobe und des Demosthenes überraschten Herrn G., der mir nicht so viel Talent zutraute wie den anderen. Er schien sich sogar darüber zu ärgern. Bald bekam ich in der Klasse einen Preis. Wir waren unser 2 bis 3 und mussten losen. Ich zog den Versuch über Poesie und Malerei vom Abbé Dubois, den ich mit lebhafter Freude las. Das Buch entsprach meinen mir selbst unbekannten Herzensempfindungen. Eines Tages, wir hatten 2 Modelle, hinderte mich der lange Audru aus der Lateinklasse am Sehen. Ich gab ihm eine gewaltige Maulschelle. Einen Augenblick darauf, als ich mich wieder gesetzt hatte, zog er mir den Stuhl von hinten weg, so dass ich auf mein Gesäß fiel. Er war einen Fuß größer als ich und hasste mich sehr. Auf dem Gange hatte ich im Verein mit 2 anderen eine riesige Karikatur auf ihn gezeichnet. Sofort wurde ein Zweikampf auf Pistolen beschlossen. Wir liefen in den Hof hinab. Hergé wollte sich ins Mittel legen, aber wir nahmen Reißaus. Die ganze Schule folgte uns. Ich bat Maurice Didet, der dabei war, mein Sekundant zu sein. Ich war sehr verwirrt, aber voller Kampfesglut. Wir schlugen den Weg nach der Porte de la Graille ein, sehr belästigt durch unser Geleit. Wir mussten uns Pistolen verschaffen und das war nicht leicht. Schließlich bekam ich eine 8 Zoll lange Pistole. Ich sah Audry 20 Schritt vor mir gehen. Er überschüttete mich mit Schmähungen. Man ließ uns nicht zusammen. Er hätte mich mit einem Faustschlag getötet. Ich antwortete auf seine Schmähungen nicht, aber ich zitterte vor Wut. Ich will nicht behaupten, dass ich keine Angst gehabt hätte, wäre das Duell in der gewöhnlichen Form verlaufen, wo 4 bis 6 Beteiligte des Morgens um 6 Uhr kalt in einer Droschke sitzen und 1 Stunde weit aus einer Stadt fortfahren. Diese Prozession halbwüchsiger Knaben war ebenso lächerlich wie unbequem für uns. Sobald wir aus irgendeinem Grunde stehen blieben, schrie alles, werden Sie sich schießen oder nicht? Endlich nach halbstündiger Verfolgung, als es schon dunkelte, ließen die Bengels von uns ab. Wir stiegen in den einen Fuß tiefen Stadtgraben hinab oder blieben am Rande stehen. Dort wurden die Pistolen geladen, es wurde eine Anzahl furchtbarer Schritte abgeschritten und ich sagte mir, nun gilt es Mut haben. Ich weiß nicht, warum Audrey den ersten Schuss hatte. Ich starrte auf ein kleines, viereckiges Felsstück gerade über ihm. Ich weiß nicht, warum nicht geschossen wurde, wahrscheinlich hatten die Sekundanten die Pistole nicht geladen. Es kommt mir vor, als ob ich gar nicht anschlug. Wir mussten uns vertragen, gaben uns aber nicht die Hand, geschweige denn, dass wir uns umarmten. Der wütende Audrey hatte mich durchgebläut. Auf dem Rückweg sagte ich zu Didet, um keine Angst zu haben, während Audrey auf mich anlegte, blickte ich auf den kleinen Felsen oberhalb Sessins. Dergleichen darfst du nie sagen, entgegnete er und hielt mir eine Strafpredigt. Ich war sehr erstaunt darüber und bei näherer Überlegung höchst aufgebracht über diese Rüge. Aber am nächsten Tage stellte sich bei mir furchtbare Reue ein, weil ich die Beilegung der Sache zugelassen hatte. Das verletzte all meinen spanischen Stolz. Wie durfte ich es noch wagen, den Cid zu bewundern, nachdem ich mich nicht duelliert hatte? Wie durfte ich noch an Ariosts Helden denken? Wie die großen Gestalten der römischen Geschichte, deren Großtaten ich oft in dem süßlichen Rollin las, noch bewundern und beurteilen? Während ich diese Worte schreibe, habe ich ein Gefühl, als legte ich die Hand auf eine vernarbte Wunde. Seit meinem zweiten richtigen Zweikampf mit Herrn Rindre, Rittmeister oder Oberst der leichten Artillerie in Wien im Jahre 1809, habe ich nicht zweimal mehr an dies erste Duell gedacht. Jetzt erkenne ich, dass es mein steter Gewissensbiss in meiner ersten Jugend und der eigentliche Grund für meine Frechheit bei dem Duell in Mailand war, bei dem Cardon mein Sekundant war. Im Fall Audrey war ich erstaunt, verwirrt und ließ mich gehen. Die Angst, von dem riesigen Burschen verhauen zu werden, machte mich zerstreut. Von Zeit zu Zeit hatte ich Anwandlungen vor Angst. Während des zweistündigen Geleitzuges sagte ich mir, erst wenn die Entfernung abgeschritten ist, droht dir Gefahr. Was mich entsetzte war, wie der arme Lambert auf einer Leiter nach Hause getragen zu werden, aber ich kam keinen Augenblick auf den Gedanken, dass die Sache beigelegt würde. Während Audrey auf mich anlegte, ich glaube seine Pistole versagte mehrmals, studierte ich die Umrisse des kleinen Felsens. Die Zeit dünkte mir nicht lang, kurz, ich spielte nicht Komödie, ich war völlig natürlich und tapfer, prahlte aber nicht mit meinem Mute. Das war verkehrt. Ich hätte renommieren sollen. Da ich den festen Vorsatz hatte, mich zu schlagen, hätte ich mir einen Namen in meiner Vaterstadt gemacht, in der man sich häufig duellierte, nicht wie die Neapolitaner von heutzutage, bei denen es kaum Tote gibt, sondern tapfer. Bei meiner großen Jugend und meinem zurückhaltenden aristokratischen Wesen hätte ich mir einen großen Ruf verschafft, wenn ich den Mund etwas aufgetan hätte. Aber in großer Gefahr war ich stets schlicht natürlich. Das fand der Herzog von Friaul in Smolensk sehr geschmackvoll und Herr Darue, der mich nicht liebte, schrieb an seine Frau ein gleiches, ich glaube aus Wilna beim Rückzug von Moskau. Aber in den Augen des Pöbels spielte ich nicht die glänzende Rolle, nach der ich nur die Hand auszustrecken brauchte. Nach meinem Preis in der Modellklasse, der alle Höflinge des Herrn Jay, die es weitergebracht hatten, als ich gewaltig verdross, wäre ich ins Feuer gegangen, um am Ende des Jahres nochmals einen Preis davon zu tragen. Das muss ich wohl erreicht haben, sonst hätte ich eine Erinnerung an den Kummer des Misserfolgs. Ich bekam einstimmig den ersten Preis in der Literatur und einen zweiten Preis in der Mathematik, der schwer zu erringen war. Herr Dupuis hatte einen ausgesprochenen Widerwillen gegen meine Klugrednerei. Täglich rief er die Brüder de Montval, de Sinard, de Saint-Ferriol, lauter Adlige. Er selbst erhob Anspruch auf den Adel, ferner den guten Aribert, den er protegierte, den liebenswürdigen Mont und so weiter an die Tafel. Mich dagegen so selten wie möglich. Und wenn es geschah, hörte er mir gar nicht zu, was mich demütigte und sehr verwirrte, denn die anderen ließ er nicht aus den Augen. Trotzdem fasste ich eine ernste Vorliebe für die Mathematik und wenn ich auf eine Schwierigkeit stieß, legte ich sie ihm an der Tafel dar. Dann musste er antworten, aber da lag der Hase im Pfeffer. Er bat mich immerfort, ich möchte ihm meine Zweifel privat dem darlegen, um den Unterricht nicht aufzuhalten, und betraute den guten Sinar damit, mir meine Zweifel zu beheben. Sinar war weit stärker als ich in der Mathematik, aber ehrlich. Und so verbrachte er 1 bis 2 Stunden damit, meine Zweifel zu zerstreuen, dann sie zu verstehen, und schließlich gab er mir zu, dass er mir keine Antwort geben könne. Mir scheint, für alle diese guten Jungen mit Ausnahme Mantes war die Mathematik bloß eine Sache des Gedächtnisses. Herr Dupuis schien höchst verdutzt über meinen glänzenden ersten Preis in der Literatur. Die Prüfung fand wie stets in Anwesenheit der Mitglieder des Departements, der Schulkommission, aller Lehrer und 200 bis 300 Schüler statt. Ich belustigte die Herren, denn ich sprach gut, und die Herren vom Departement, die sich wunderten, sich nicht zu langweilen, machten mir ein Kompliment und sagten am Schluss der Prüfung, Herr Bayle, Sie bekommen den Preis, aber machen Sie uns den Spaß, noch ein paar Fragen zu beantworten. Dieser Triumph ging, so viel ich mich entsinne, der Prüfung in der Mathematik voraus und gab mir ein Ansehen und eine Sicherheit, infolge deren Herr Dupuis mich im folgenden Jahr oft an die Tafel rufen musste. Wie gern erinnere ich mich jetzt all dieser kleinen Ereignisse. Damals war ich im Aufstieg des Lebens und mit glühender Fantasie malte ich mir die künftigen Freuden aus. Jetzt bin ich im Abstieg. Nach diesem Triumph im August wagte mein Vater sich nicht mehr so sehr wie früher, meiner Jagdpassion zu widersetzen. Er ließ es, wenn auch ungern, zu, dass ich sein Jagdgewehr nahm. Ich glaube, in jenem Herbst hatte ich das köstliche Vergnügen, eine Wachtel zu schießen. Es war eine der lebhaftesten Freuden meines Lebens. Bei der Heimkehr sagte ich zu einem alten, mürrischen Diener, der etwas Jäger war, Barbier, Ihr Schüler hat von Ihnen gelernt. Es hätte ihm gewiss mehr Eindruck gemacht, wenn ich ihm 2 Sous geschenkt hätte, zudem verstand er gar nicht, was ich meinte. Sobald ich erregt bin, falle ich in die spanische Geistesart, die ich von meiner Großtante Elisabeth geerbt habe. Schön wie der Cid, pflegte sie zu sagen. Tief in Träume versunken durchstreifte ich mit der Flinte im Arm die Weinberge der Umgegend von Furonnières. Da mein Vater, der mir in allem entgegenwirkte, mir das Jagen verbot oder es höchstens aus Schwachheit duldete, ging ich fast nie mit richtigen Jägern auf die Jagd, höchstens mit Joseph Brun, der unsere Weinstöcke beschnitt, auf die Fuchsjagd in den Felsklippen von Comboire. Dort postierte ich mich und zürnte mir selbst ob meiner Verträumtheit, denn man hätte mich wachrütteln müssen, wenn ein Fuchs kam. Einmal kam einer auf 15 Schritt langsam an mir vorbeigelaufen. Ich schoss drauf los und traf ihn nicht. Die Gefahr an den abschüssigen Felsen am Drac-Ufer war so groß, dass ich mit meinen Gedanken beim Heimweg war. Die Bauern, mit denen ich jagte, hatten von klein auf ihre Schafherden in diese Felsklippen geführt und zogen im Notfall ihre Schuhe aus. Für mich kam das nicht in Frage. Und so ging ich höchstens 2 bis 3 Mal in diese Felsen. Weit größerer Angst stand ich eines Tages in Schlesien, im Jahre 1813 aus, als ich in einem Hanffeld stand und plötzlich 18 bis 20 Kosaken auf mich zukamen. Im Jahre 1795 schoss ich noch 2 Wachteln. Die 2. fiel senkrecht auf mich herab und schlug mir fast ins Gesicht. Ich sehe noch die dicken Bluttropfen, die aus ihr hervorquollen. Dies Blut war ein Siegeszeichen. Erst 1808 in Braunschweig, als ich zu den Leitern der Treibjagden gehörte, bei denen 50 bis 60 Hasen geschossen wurden, siegte mein Mitleid über das Jagdvergnügen. Heute erscheint mir nichts platter, als einen hübschen Vogel in 4 Unzen Totenfleisches zu verwandeln. Ich würde ohne Not keine Mücke töten. Ich denke noch an einen köstlichen Morgen, wo ich bei warmem Wind und schönem Mondschein mit Barbier aufbrach. Wir gingen zum Jahrmarkt nach Cessenage, der Wiege meiner Familie. Dort waren die Bales Richter gewesen und der ältere Zweig war 1795 noch ansässig. Dieser Zweig besaß 15.000 bis 20.000 Franken Einkommen. Sie wären mir, ohne das Gesetz vom 13. Germinal, ganz zugefallen. Mein Patriotismus hat darunter nicht gelitten, allerdings wusste ich damals nicht, was Mangel und harte Brotarbeit heißt. Geld war für mich nur zur Befriedigung der Launen da. Da ich jedoch keine Launen hatte, nie in Gesellschaft ging und kein weibliches Wesen sah, war das Geld in meinen Augen nichts. Ich war damals wie ein großer Fluss, der in einem Wasserfall zu Tale stürzen will, wie der Rhein bei Schaffhausen. Sein Lauf ist noch still, aber alsbald wird er in ungeheurem Sturz aufschäumen. Mein Rheinfall war die Vorliebe für die Mathematik, die mich zunächst als Mittel, aus Grenoble dem Inbegriff des Spießbürgertums fortzukommen, dann aber um ihrer selbst willen völlig in Anspruch nahm. Die Jagd war meine letzte Seelenregung vor der Liebe zur Mathematik. Ich ging freilich so oft ich konnte noch zu Victorine Bigillon, aber sie war in jenen Jahren wohl lange Zeit auf dem Lande. Ich verkehrte auch viel mit ihrem älteren Bruder, mit Lapayette, Gall, Barral, Michou, Colombe und Mareste, aber mein Herz war bei der Mathematik. Ich liebte die Mathematik umso mehr, als ich meine Lehrer, Herrn Dupuis und Herrn Chabert, verachtete. Trotz der hochtrabenden weltmännischen und salbungsvollen Art, mit der Dupuis die Leute anredete, erriet ich doch, dass er weit unwissender war als Chabert, der in der sozialen Rangordnung des Grenobler Bürgertums weit unter Herrn Euler stand, aber am Sonntagmorgen bisweilen einen Band Euler vornahm und sich ehrlich mit den Schwierigkeiten herumschlug. Trotzdem machte er stets den Eindruck eines Apothekers, der gute Rezepte kennt, aber keine Ahnung hat, wie eins aus dem anderen entsteht. In seinem Kopf war keine Logik, keine Philosophie, infolge seiner Erziehung oder aus Eitelkeit, vielleicht auch aus Frömmigkeit, hasste er selbst die Worte dafür. Es ist nicht zu verwundern, dass ich nicht gleich auf eine Abhilfe kam. Niemand half mir. Mein Großvater hatte eine Abneigung gegen die Mathematik, die einzige Lücke in seinem fast universellen Wissen. Und mein Vater verabscheute sie aus Frömmigkeit. Etwas Nachsicht hatte er mit dieser Wissenschaft wohl nur deshalb, weil man daraus lernt, Pläne von Grundstücken aufzunehmen. Ich machte ihm denn auch immerfort Kopien der Pläne seiner Güter. In der Zentralschule waren allerdings 5 bis 6 mathematische Leuchten, die 1797 oder 98 auf die Polytechnische Hochschule kamen, aber auf meine Zweifel ließen sie sich nicht ein. Vielleicht drückte ich mich nicht deutlich genug aus. Oder? Meine Fragen setzten sie in Verlegenheit. Um ruhiger nachzudenken, setzte ich mich in den Salon meiner armen Mutter, der höchstens 1 bis 2 Mal im Jahre geöffnet wurde, um den Staub zu entfernen. Dies Zimmer gab mir innere Sammlung. Ich hatte damals noch das Bild der hübschen Soupers vor Augen, die meine Mutter gegeben hatte. Schlag 10 Uhr ging die Tischgesellschaft aus dem lichterstrahlenden Salon in den schönen Speisesaal, wo ein riesiger Fisch angerichtet wurde. Das war der Luxus meines Vaters. Dieser Trieb zeigte sich noch in seiner Frömmelei und in seinen landwirtschaftlichen Spekulationen, zu denen er herabgesunken war. Meine Begeisterung für die Mathematik beruhte wohl vor allem auf meinem Abscheu gegen alle Heuchelei, deren Inbegriff für mich meine Tante Seraphie, Frau Vignon und ihre Pfaffen waren. In der Mathematik schien mir jede Heuchelei ausgeschlossen, und in meiner jugendlichen Einfalt wähnte ich das Gleiche, sei bei allen Wissenschaften der Fall, auf die sie Anwendung findet. Wie wurde mir da zumute, als mir niemand einen algebraischen Grundsatz erklären konnte, nämlich, dass Minus mal Minus gleich Plus ist. Aber was noch schlimmer war, statt mir diese Schwierigkeit zu erklären, denn sie ist gewiss erklärbar, weil sie zur Wahrheit führt, führte man Gründe ins Feld, die denen, welche sie mir angaben, offenbar selbst nicht recht klar waren. Setzte ich Herrn Chabert zu, so wurde er verwirrt, sagte seine Aufgabe her, gegen die ich gerade meine Bedenken erhob, und sagte schließlich etwa, aber das ist so Brauch, jedermann lässt diese Erklärung gelten. Für Euler und Lagrange, die gewiss so viel verstanden wie Sie, genügte sie. Wir wissen ja, dass Sie viel Geist besitzen, aber Sie wollen offenbar ein Eigenbrötler werden. Herr Dupuis schließlich begegnete meinen schüchternen Einwänden mit hochmütigem Lächeln. Obwohl weit weniger bewandert als Chabert, war er weniger spießbürgerlich und beschränkt und schätzte seine eigenen mathematischen Kenntnisse vielleicht richtig ein. Lange brauchte ich zu der Erkenntnis, dass mein Einwand gegen Minus mal Minus gleich Plus dem Herrn Chabert nicht in den Kopf wollte, dass Herr Dupuy mir immer nur mit hochmütigem Lächeln antwortete und dass die hellen Köpfe, denen ich Fragen stellte, sich über mich lustig machten. Von meinen Verwandten unter einer Glasglocke erzogen und bis zu meinem 15. Jahr ohne Berührung mit Menschen, hatte ich zwar lebhafte Empfindungen, war aber noch weit unfähiger als andere Knaben, die Menschen zu beurteilen und ihre verschiedenen Komödien zu durchschauen. So sagte ich mir denn schließlich, was ich mir noch heute sage: Minus mal Minus muss Plus ergeben, denn wenn man diesen Grundsatz beim Rechnen stets anwendet, gelangt man zu wahren und unanfechtbaren Resultaten.